Herzlich willkommen bei den Weltraumaffen. Heute möchte ich mit euch über 3D-Waifus sprechen und sie mit 2D-Waifus vergleichen. Viele Leute glauben, 2D-Waifus wären degeneriert und sie 3D-Waifus vorzuziehen, sie zu verehren und Beziehungen mit ihnen zu führen, wäre degeneriert. Ich kann diese Gedanken nicht nachvollziehen. Ich glaube, 2D-Frauen sind 3D-Frauen bei weitem überlegen. Normalerweise gehe ich nicht aus dem Haus, aber ich fühle hin und wieder die Notwendigkeit, meinen Keller zu verlassen, um mir die Stadt anzusehen. Und ich sah diese 3D-Schweinefrauen mit ihrem grünen Haar und langem Achselhaar. Und ich sagte zu diesen Frauen, du wirkst sehr progressiv, du musst einen Tumblr-Account haben. 2D-Frauen können nun auch grünes Haar haben, aber das ist ihre natürliche Haarfarbe. Diese Schweinefrauen hingegen färben sich die Haare. Schau dir an, wie viele von diesen 2D-Frauen verschiedenste Haarfarben haben. Und sie sind nicht gefärbt. Sie haben dieses illustre, natürliche Haar. Aber um so auszusehen, müssen sich 3D-Frauen total degeneriert die Haare färben und sich verstellen. Demnach bekommt man diese Art Qualität nicht von einer 3D-Frau, sondern ausschließlich nur von einer 2D-Frau. Wenn man diese Qualität in einer 3D-Frau sucht, ist es nicht gesund, nicht natürlich. Der Glauben, 3D-Frauen wären echter, wird damit ad absurdum geführt. Es ist eine falsche Ansicht. Und damit kommen wir zum Thema. Sehr prätentiös, gefällt mir. Da fehlt noch etwas klassische Musik drunter, dann könnte man das beim Chateau Autiste ja. finden. Sonntagabend, 18 Uhr, Weltraumaffen. Juhu. Okay. Hallo, es geht so. Ich bin der Ebel. Der Mondaffe ist heute da, der Marsaffe und der Caps Lock. Und der Small Price kommt später irgendwann. Genau. Der ist noch im Wald und erstattet uns dann Bericht. Als Waldaffe im Wald bei der Affenquelle. Ja. Also, die erste Quelle haben wir hier schon offen und es geht hierbei um Gespräche zwischen SPD, CDU und CSU, und die SPD hat darauf bestanden, dass man Familiennachzug für Gefährder gesetzlich verankert und hat darauf bestanden, solange bis CSU und CDU darauf eingegangen sind, um sich jetzt umzudrehen, um zu sagen, wir wollen das doch nicht haben. Und da kann man sich nur am Kopf kratzen. Also warum pushen die erstmal dafür und warum inszenieren sie es dann als Erfolg, nachher das nicht zu machen? Also ich komme da nicht mehr mit. Wollt man dann nur zeigen, was für Wendehälse CDU und CSU sind? Oder also ist einfach nur so what the fuck Politik. So, ja, wahrscheinlich wusste der linke Flügel nicht, was der rechte tut oder so. Oder umgekehrt. Ja. Also ich komme da auch nicht mehr mit. Warum möchtest du ein Gesetz haben, was einfach nur zu einem Shitstorm führen würde, weil sich jeder denkt, was für eine Scheiße macht ihr da, um danach euch dann umzudrehen. So, das hätte dann mehr Stil drauf zu bestehen, aber ich, SPD, go, Prozent 9. Vielleicht ist Ihnen irgendwann aufgefallen, dass dieses Gefährder-Ding doch nicht nur ein rechter Talking Point ist, sondern dass es solche Leute tatsächlich gibt. Ja, also mich würde einfach gern interessieren, wie das bei denen zustande gekommen ist. A, die Beratung, warum man dafür gepusht hat, und B, was man sich denn dabei gedacht hat, nachdem man das dann erreicht hatte, warum man es doch nicht haben will. So, da wäre ich gerne Mäuschen. Na, ich denke mal, dass da halt die übliche Geschichte gelaufen ist, so nach dem Motto, ja, diese Gefährder sind zwar gefährlich, aber wenn sie ihre Familie hier haben und ein gutes Leben führen, dann sind sie vielleicht nicht mehr so gefährlich. Da gab es ja einen schönen Tweet die Woche auch, zum Thema halt, die Linken halten die Familie für ein Konstrukt und abzuschaffen und Kernfamilie ist bäh, aber diese Gefährder, die brauchen dringend ihre Kernfamilie, damit es ihnen besser geht. Ja. Versteht zwar keiner, aber ist so. Ist ja generell bei den Linken so, dass vieles nicht so viel Sinn macht. Ich meine, freie Sexualität für alle, aber freie Märkte will man dann doch nicht haben. Freier Markt muss immer interveniert werden, aber beim Sex ist alles okay, wenn es möglichst frei ist. So. Und warum denkt überhaupt jemand über sowas nach, frage ich mich. Warum sagt man nicht einfach im Sinne der Bevölkerung, macht es keinen Sinn, diesen Leuten auch noch ihre Familien, diese Leute sollten unser Land eher verlassen. Es sind Gefährder, und zwar Gefährder für alle anderen. Ja, vor allem kann ja ein Gefährder auch jetzt nicht nur einen Anschlag verüben, sondern auch daran arbeiten, dass sich die ähnliche, ja, Ausprägung des Islam weiter ausbreitet innerhalb der Gesellschaft und dann den Menschen noch, also den Familiennachzug zu ermöglichen, dann macht sich ja die Gefahr breit, wortwörtlich. Also es ist einfach nur so, ja, das war wahrscheinlich ein Soziologiestudent, der das dann geschrieben hat, dass für den Antifaschismus muss man Gefährder, ja, ihre Familie nachholen. Also so, ich kann es mir anders nicht erklären. Einfach nur so ein Soziologiestudent, der da was geschrieben hat. Oder ich, what the fuck? Das ist einfach, was soll das? Ich komme nicht mehr mit da. Das kann doch nicht wahr, Steiner. Ja, als nächstes habe ich hier nochmal einen Ausschnitt aus der Rede von Christian Lindner von letzter Woche zu, also generell zu dem ganzen Migrationsthema. Den wollte ich nochmal abspielen, damit wir, hat man zwar jetzt schon viel gelesen die Woche über, wie das Ganze im Kontext war, aber ich dachte, wir hören uns das nochmal kurz an, weil es geht vielleicht eine Minute oder zwei oder so. Die Befriedung dieses Großkonflikts, das ist die Schlüsselaufgabe der kommenden Jahre. Und unsere Antwort ist eine weltoffene, liberale und deshalb auch fordernde Integrations- und Einwanderungspolitik. Niemand kann sich integrieren, wenn er nicht weiß, worein und was von ihm erwartet wird. Integration, das ist nicht zuerst unsere Aufgabe, die wir als aufnehmende Gesellschaft leisten müssen, Integration, das ist zuerst die Erwartung gegenüber denjenigen, die zu uns kommen, liebe Freundinnen und Freunde. Und die Befriedung dieses Großkonflikts setzt voraus, dass die Mehrheit in unserem Land die Politik und ihre Regeln versteht. Einwanderungspolitik muss sich messen lassen an den Kategorien der praktischen Alltagsvernunft. Integrations- und Einwanderungspolitik darf sich nicht beeinflussen lassen von Ressentiments und von Angst, aber sie muss bei gutem Willen mit praktischer Alltagsvernunft verstanden werden. Das nennt man Verantwortungsethik übrigens. Gemessen an diesem Maßstab ist das, was die Große Koalition jetzt beschlossen hat, zum Familiennachzug niemandem zu erklären. Für wen machen die Politik, wenn der Familiennachzug sogar früheren Gefährdern gestattet wird? Was ist es für eine Politik, liebe Freunde, was ist es für eine Politik, Kontingente von 1.000 Personen im Monat zu beschließen? Machen wir uns klar, bis 2011 gab es in unserem Land für subsidiär Geschützte überhaupt gar keinen Familiennachzug. Das gibt es erst seit wenigen Jahren. Denn klar ist ja, wenn jemand keine dauerhafte Bleibeperspektive hat, warum soll er noch zusätzliche Familienmitglieder mitbringen? Warum 1.000? Warum nicht 2.000? Warum nicht 500? Es kann nur eine Regel geben, die der praktischen Alltagsvernunft genügt. Der Familiennachzug findet nur statt bei dauerhafter Bleibeperspektive. Ansonsten ist es eine Frage des Härte- und Einzelfalls. Eine Frage des Härte- und Einzelfalls individuell. Eine andere Integrations-, eine andere auch fordernde Einwanderungspolitik ist übrigens im Interesse der Zuwanderer selbst. Und auch im Interesse derjenigen, die wir überhaupt noch einladen wollen, zu uns zu kommen. Machen wir uns klar, unser Land braucht qualifizierte Zuwanderung. Der Sachverständigenrat hat die Zahlen gerade genannt. In der Zukunft gilt entweder 500.000 qualifizierte Zuwanderer im Jahr oder Rente mit 70. Das ist die Entscheidung, vor der diese Gesellschaft steht. Ich ahne, dass wir was kombinieren werden. Wir werden aber qualifizierte Einwanderung brauchen. Und dafür müssen wir ein weltoffenes Land bleiben. Man kann beim Bäcker in der Schlange nicht unterscheiden, wenn einer mit gebrochenem Deutsch ein Brötchen bestellt, ob das der hochqualifizierte Entwickler künstlicher Intelligenz aus Indien ist oder eigentlich ein sich bei uns illegal aufhaltender, höchstens geduldeter Ausländer. Damit die Gesellschaft befriedet ist, müssen die anderen, die in der Reihe stehen, damit sie nicht diesen einen schief anschauen und Angst vor ihm haben, müssen sich alle sicher sein, dass jeder, der sich bei uns aufhält, sich legal bei uns aufhält. Die Menschen müssen sich sicher sein, auch wenn jemand anders aussieht und noch nur gebrochen Deutsch spricht, dass es keine Zweifel an seiner Rechtschaffenheit gibt. Das ist die Aufgabe einer fordernden, liberalen, rechtsstaatlichen Einwanderungspolitik. Ne? Das war das Brötchen-Zitat. Und jetzt habe ich hier nochmal die Frau Mohr, die sich drüber aufregt. Ich glaube, das war ziemlich clever von Christian Lindner. Statt einfach so einen Tag zu warten und dann einem ausgewählten Medium ein Interview dazu zu geben, hat er die Sache einfach selbst in die Hand genommen und hat damit wahnsinnig zeitnah und wahnsinnig unmittelbar darauf reagiert. Jetzt sagt ihr vielleicht, ja gut, aber die Medien hätten ja auch zitiert, wenn er jetzt ein Interview gegeben hätte oder eine Rede gehalten hätte. Sie hätten ja trotzdem seine Aussage wiedergegeben und zitiert. Stimmt. Aber dadurch, dass dieses Video überall auftaucht, gewinnt es natürlich unglaublich an Reichweite und Christian Lindner kann sicher sein, dass sehr viele Menschen bis zum Schluss sich anschauen, was er zu sagen hat und er der Sender seiner Botschaften ist. Zum anderen ist mir aufgefallen, und ich weiß nicht, ob es Zufall ist oder wirklich brillant, mir ist aufgefallen, dass das Video ein wahnsinnig starkes Ende hat. Wie wir wissen, sollten Social-Media-Botschaften immer einen Anreiz haben, geteilt zu werden. Und gerade bei einem Video, das sich in den sozialen Netzwerken verteilen soll, ist es ganz wichtig, eine shareable Botschaft ganz ans Ende zu setzen. Und genau das hat er gemacht. Und jetzt bin ich doch wieder ein bisschen auf der inhaltlichen Ebene. Er sagt nämlich am Schluss des Videos, ja gut, wer darin jetzt Rassismus sehen will, der ist aber auch wirklich ein bisschen hysterisch. Wow! Er sagt also einmal ganz kurz, es ist nicht meine Schuld, wenn ihr mich rassistisch findet, sondern eure. Und das ist leider, leider, leider sehr clever, weil ganz viele Menschen können jetzt dieses Video teilen und darüber schreiben, sag ich ja immer, das hat mit Rassismus nichts zu tun, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, sagt sogar Christian Lindner, es liegt an den Medien. Ihr merkt schon, ich reg mich schon wieder auf. Also, dieses Video ist perfekt zum Teilen gemacht, kriegt natürlich dadurch noch mehr Reichweite, erreicht noch mehr die richtigen Leute in den sozialen Netzwerken. Und jetzt komme ich zum dritten Punkt und ich glaube, jetzt rege ich mich noch mehr auf. Wo sind denn die anderen Spitzenpolitiker, die auf Christian Lindner mal direkt antworten könnten? Wo ist die SPD? Wo sind die Grünen? Wo ist denn jemand, der sich jetzt mal ein verdammtes Handy vor die Nase hält und Christian Lindner direkt antwortet? Und einfach mal die sagt, wollen Digga, nicht noch tiefer es ins wäre Loch, so einfach, ein Video aufzunehmen, eine Minute. Ja. Die wollen nicht noch tiefer ins Umfragenloch. Deswegen werden sie sich nicht gegen so eine vernünftige Forderung wehren. Ja. Und sich offen hinstellen und sagen, nee, der Christian Lindner hat Unrecht, wir wollen für alle Gefährder, dass die ohne Probleme ihre Familie nachholen können. Weil die nicht doof sind, Caroline. Ich würde der Caroline Mohr generell eine niedrige verbale Intelligenz unterstellen. Wer da Rassismus reinliest, der hat den Arsch offen, Punkt. Da gibt's nichts. So, da kann man dann auch Kaffeesatz lesen. Also das, was der Herr Lindner gesagt hat, das ist auch eine Sache, die ich oft sage. So, meine Frau, die ist Ausländerin, hat ja permanente Aufenthaltsgenehmigung und es ist einfach anstrengend, auf der einen Seite Leute zu haben, denen die Aufenthaltstitel hinterhergeworfen werden und auf der anderen Seite sie zu sehen, die ein Studium auf sich genommen hat, was sie ziemlich gut abgeschlossen hat, um dann die Erlaubnis zu erhalten mit dem Studium, weil sie das vorweisen kann, hier in Deutschland nochmal zu studieren auf einer privaten Uni. Und sie hat da einen ziemlich weiten Weg hinter sich gelegt, hierher zu kommen und das halt nach Geld und Recht zu machen. Und jetzt habe ich 1,5 Millionen Bereicherungen aus dem Mittleren Osten, die zur Hälfte halt Wirtschaftsflüchtlinge sind. Und es ist einfach nervig oder ungerecht. Es nimmt dir das Vertrauen in eine ordentliche Politik, wenn du auf der einen Seite eine Person hast, die hart für die Position kämpfen muss und auf der anderen Seite das den Leuten hinterhergeschmissen wird, Gefährdern Familiennachzug erlauben. Also so, what the fuck, was soll das? Und so eine Diskussion soll dann rassistisch sein. Also wenn das rassistisch ist. In diesem Fall bezieht sie sich jetzt auf das Statement, was Christian Lindner quasi rausgetwittert hat, direkt nach, also nachdem sich die Journalisten drauf gestürzt haben, und die haben sich ja jetzt nur auf seine Brötchengeschichte gestürzt. Und erstmal richtet sie sich darüber auf, dass quasi die Medien nicht ihr Narrativ einfach spinnen dürfen und er sich da irgendwie vor die Kamera stellt und sich durchfiltern lässt von denen, sondern das einfach selber macht. Das ist ja schon mal ein Verbrechen scheinbar. Und ja, als zweites dann halt eben von wegen so, ja, und er sagt ja dann, ich habe nichts falsch gemacht und oh mein Gott, das geht doch nicht. So, wir wollten doch jetzt gerade hier in unserer schönen Journal über deinen Rassismus reden. Kannst du doch nicht einfach sagen, bin ich nicht. So kommt mir das auch vor, auch wie sie dann zum Beispiel sagt, ja, jetzt können diese ganzen Leute, die eher so, also wie sie andeutet, recht sind, das Zitat teilen und sagen, schau mal, der Lindner sagt das auch, ja, und sie würde dem Ganzen gerne so einen Anstrich geben, aber das schafft sie natürlich jetzt nicht, durch die Art und Weise, wie sich Lindner ausgedrückt hat. Ja, jetzt habe ich hier nochmal die Frau Beer zum Thema soziale Gerechtigkeit. Ist das wieder so ein FDP-Stream? Das hat mir keiner gesagt. Ja, klar, keine Angst, gleich kommt auch die AfD und die CDU. Also. Die soziale Gerechtigkeit ein sehr, sehr hohes Gut ist und viele Menschen, vielleicht sogar die Mehrheit der Bürger, die freien Märkte eher skeptisch sieht. Wie sieht denn da die Antwort der FDP aus? Soziale Gerechtigkeit ist uns als Freien Demokraten wichtig. Nur wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir die Mittel für unseren Sozialstaat, damit auch die Mittel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt nur dann haben werden, wenn wir weiter wettbewerbsfähig sind, wir weiter international Wachstum und damit auch Wohlstand erarbeiten. Und dementsprechend brauchen wir den Freihandel. Ich glaube, gerade jetzt die Entscheidung von Trump und der US-Administration in Washington hat gezeigt, wohin der Isolationismus führt. Wir haben jetzt eine Krisensituation, die Frage, ob sich ein Welthandelskrieg aufschaukelt. Es wäre besser gewesen, damals bei TTIP ernsthaft weiter zu verhandeln. Und deswegen sagen wir als Freie Demokraten auch, jetzt CETA ratifizieren, also das Freihandelsabkommen mit Kanada, jetzt auch mit Japan ins Gespräch kommen und schnell abschließen, damit die Europäische Union eben weiter Handel betreiben kann, damit unsere Unternehmen weiter die Möglichkeit haben, ihr Wachstum zu erarbeiten, damit Arbeitsplätze zu erhalten und auszubauen. Die FDP hatte viele Jahre das Image, eine reine Steuersenkungspartei zu sein. Welche Rolle soll denn die Steuerpolitik bei der FDP in Zukunft spielen? Ich glaube, wenn man sieht, wie momentan die Steuereinnahmen sprudeln, ohne dass die Bundesregierung wirklich ernsthaft an Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger denkt, sieht man, dass man hier weiter aktiv bleiben muss. Es kann zum Beispiel nicht sein, dass der Soli zur Sektsteuer des 21. Jahrhunderts wird, dass der Staat eine Raupe nimmer satt ist. Die Menschen haben das erarbeitet. Es ist Zeit, endlich was zurückzugeben. Aber wir sind momentan nur in einem Spitze, bei der Belastung der Bürgerinnen und Bürger mit Steuern und Abgaben. Und gleichzeitig wollen wir die Gelder verwenden, um zu investieren in Zukunft. Und das bedeutet für uns insbesondere Bildung und Infrastruktur, beides Punkte, die in dem jetzt vorgelegten Haushaltsentwurf von Herrn Scholz so gut wie gar nicht vorkommen. Die FDP hat eine weibliche Generalsekretärin, aber ansonsten doch ein ziemlich erhebliches Frauenproblem. Ich darf mal zwei Zahlen anführen. Erstens mal, nur 22% ihrer Mitglieder sind Frauen. Und wenn man auf die Bundestagsfraktion sieht, gerade mal 19 von 80 Abgeordneten sind Frauen. Was wollen Sie denn tun, um das zu ändern? ja, wir wollen da besser werden, weil wir einfach die spezielle Lebenserfahrung, die andere Diskussionskultur, die vor allem sehr pragmatische, lösungsorientierte Arbeitsweise von Frauen brauchen, um die gesamte Gesellschaft auch abzubilden. Und wir haben jetzt eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die bis Ende des Jahres ein Maßnahmenpaket vorlegen wird. Ich glaube am Ende, dass vor dem Hintergrund, dass Frauen sehr eingespannt sind, schon durch Karriere, durch Familie, gegebenenfalls auch Pflege daheim, wir die Arbeit noch leichtgängiger machen müssen. Mehr zeit- und ortsunabhängig arbeiten, aber auch die Art der Atmosphäre in der Partei. Aber sie nutzt schon die gleichen Argumente, die auch eigentlich Feministinnen nutzen. Ja. Ne? Care-Arbeit hält Frauen von Politik ab und Frauen sind pragmatisch und Frauen sind ein Vorteil und so. Sie klickt die ganzen Feministinnenpunkte. Ja, gerade genau. Speziell Frauen sind pragmatisch, während die Frau gleiche oder noch bessere Arbeit einbringt wie der Mann, alle gleich sind, aber die Arbeit andere Attribute hat, weil Logik im politischen Diskurs nichts verloren hat. Ja. So. Ja, das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich dieses jetzt nochmal einspielen wollte. Also zum einen dieses mit der sozialen Gerechtigkeit, damit ihr halt mal seht, wie diese Vokabel, wie selbstverständlich die halt auch schon im kompletten politischen Betrieb halt drin ist. Wobei das natürlich in Deutschland, wenn man die Leute fragen würde, was unter sozialer Gerechtigkeit zu verstehen ist, werden wahrscheinlich die meisten Leute sagen, sowas, dass halt die Schere zwischen Arm und Reich nicht so weit auseinandergeht. Was jetzt halt nochmal was anderes ist, als irgendwie, wir müssen die Familie zerstören und keine Ahnung, was irgendwie machen. Ne? Also so dieses SJW-Ding verstehen halt die meisten Leute nicht unter soziale Gerechtigkeit, aber es ist halt trotzdem eigentlich ja was ziemlich Sozialistisches, was aber auch hier so eine Marktpartei wie die FDP nun mal ist, ja, auch schon quasi in ihre ganze Sache verwoben hat. Also klar, da kommen natürlich dann diese ganzen Talking Points von wegen, wir brauchen Freihandel und so, damit wir soziale Gerechtigkeit kriegen. Das würde wahrscheinlich jemand bei der SPD oder so jetzt nicht erzählen, aber ja, trotzdem ist es halt so. Fand ich ganz interessant. Und ja, eben auch dieses Frauending. Das wird uns auf jeden Fall noch eine Weile beschäftigen. Also mit uns meine ich jetzt uns von den Weltraumaffen hier sicherlich auch. Insofern, dass ich mit solchen Sachen vielleicht nochmal wieder um die Ecke komme. Aber uns jetzt auch im Sinne von mich und die anderen Leute in der FDP. Weil ich bin da ja immerhin Mitglied, was die meisten Leute ja wissen. Und ja, also ich habe nicht vor, dass das hier irgendwie zur nächsten Piratenpartei irgendwie wird mit diesem ganzen Müll. Ich werde da so gut gegen anarbeiten, wie ich eben kann. Ja, dann gab es ja dieses Ding hier mit der Frau Weidel im Bundestag. Die hatte ja gesagt, dass Kopftuchmädchen und Messermänner und andere Taugenichtse unser Wirtschaftswachstum nicht fördern und so weiter und so fort. Und das gab dann halt zum Schluss hier folgende Rüge. Frau Kollegin Weidel, Sie haben in Ihrer Rede die Formulierung unter anderem Kopftuchmädchen und sonstige Taugenichtse gebraucht. Damit diskriminieren Sie alle Frauen, die ein Kopftuch tragen. Dafür rufe ich Sie zur Ordnung. Ja, Gedanken? Warum hat er die Messermänner nicht genannt? Die hat sie doch auch abgewatscht. Ja, gegen die darf man, denke ich mal, diskriminieren, ja. Und das mit dem Wirtschaftswachstum, ich wäre mir jetzt da nicht so sicher. Also in jeder Einkaufsstraße, in jeder Stadt Betonpoller errichten und hier Metalldetektoren an Schulen und öffentlichen Gebäuden einführen und einen Haufen Sicherheitsfirmen und so. Das, was ja mit Kopftuchmädchen einhergehen wird, wenn sich das weiter ausbreitet. Also so ein Stück weit Wachstum ist da schon dabei. Also und natürlich, ich meine, du musst ja auch die Pillen bezahlen, die der Hofreiter bekommt, damit er nicht explodiert irgendwann. Ja, also und ich meine generell, also ein Terroranschlag, also der ist ja rein wirtschaftlich gesehen jetzt nicht unbedingt negativ ereignet. Genau. Oh Gott, du musst Die Leute muss die Gedärme ja wieder wegwischen, ne? Ja, und du hast Krankenhausaufenthalt, die Ärzte werden bezahlt, Polizisten sind im Einsatz, Sachen müssen repariert werden. Also das mit dem Wirtschaftswachstum, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also und du hast ja daraufhin in der Regel dann auch einen Militärschlag auf eins der Heimatländer. Und dann, weißt du, wenn dann in Mali mal wieder irgendwie irgendwas bombardiert werden muss, weil hier was hochgeht, weißt du, also das hat ja schon auch eine gewisse wirtschaftliche Größe. Also das wollen wir ja nicht hier unter den Tisch kehren. Also ich muss sagen, abgesehen von dem ganzen Kram hat mir eigentlich am besten gefallen an dieser ganzen Rede, dass sie der Frau Roth das um die Ohren gehauen hat mit dem Deutschland, du dummes Stück Scheiße, Plakat, vor dem sie hergelaufen ist. Mhm. Und diese Reaktion von der Roth dann, dass sie sich dann mit dem Rücken zur Sprechenden hingesetzt hat. Das war schon schön. Das hat mir gut getan. Ich fand jetzt Rede an sich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ja. Jetzt muss man sich immer bewusst sein, wir haben es ja mit der AfD zu tun. Und Weidel, die provoziert auch gerne. Und natürlich hat sie diese Worte Kopftuchmädchen und Messermänner ganz bewusst gewählt. In den Medien, wenn das behandelt wird, wird sie sowieso wieder in eine Ecke gestellt als intolerante Rassistin und keine Ahnung. Und so hat sich das halt eben, so gab es halt eben eine Aufmerksamkeit, die, weißt du, das hat sich dann halt eben von alleine verbreitet. Da muss halt eben keine Medien noch zwischenschalten und sowas. Ja? Es gibt keine schlechte Publicity. So in der Art, genau richtig, ja. Und Ding, das mit der Roth, dass die sich umgedreht hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, waren das erste Mal, wurde das gemacht in dem Parlament von der NSDAP, dass man sich umdreht, wenn man mit dem Sprecher nicht übereinstimmt. Und aber ich bin mir nicht sicher. Also, was mir halt auch sehr aufgefallen ist, ist, dass sie das Ding halt richtig geprobt hat vorher. Ja? Also sie hat das so hart durchgezogen, sie hat sich überhaupt nicht irritieren lassen von Zwischenrufen, von dem Geschrei, das wusste sie alles vorher, was passieren wird. Du hast richtig gesehen, sie hat sich da richtig so wie so ein Marathonläufer loslaufen und nicht anhalten. Ja? Also fand ich schon, also ohne, dass ich sie jetzt irgendwie für eine gute Politikerin halte oder so, aber sie hat das sie hat das richtige Mindset gehabt, um diese Rede zu halten. Ja? Weil ich denke, viele Leute hätten sich bei dem Gegenwind auch aus dem Konzept bringen lassen. Das ist schon gut gemacht das gewesen. Ist sicherlich richtig, ja. Also was ich auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig fand, war, also dass sie jetzt, also ich bin mit dieser Rüge da überhaupt nicht einverstanden, mit dem Kram von wegen, sie diskriminieren Leute, die ein Kopftuch tragen. Also als ob Alice Weidel schuld daran wäre, dass Leute, die sich ein Kopftuch aufsetzen, in unserer Gesellschaft nicht alles werden können. Also das finde ich auch gut so, dass sie nicht alles werden können. Also ich kann auch an dieser Stelle nochmal wieder das neue Buch von dem Hamed Abdel Samad empfehlen, der auch sich mit diesem Ding mit dem Kopftuch da, ich glaube, ein ganzes Kapitel gewidmet hat, wo er auch mit dem Ahmed Mansour viel gesprochen hat, der und dem auch so ein bisschen Anwalt des Teufels mäßige Fragen gestellt hat, dass ob das denn wirklich so schlimm wäre und so. Und die kommen da eigentlich zum ganz guten Ergebnis, dass das halt eben ja viel massiv zugenommen hat und dass es halt patriarchales Zeichen ist. Und dass dieser Druck in der Gesellschaft halt eben in diesen Communities entsteht, immer mehr dieses Kopftuch, dass sich das alle aufsetzen und dass auch die Frauen gerade, die das machen, dann auch diejenigen sind, die das weiter dann irgendwie bringen. Mit auch Beispielen aus anderen Ländern, halt gerade aus der Türkei, wo das ja auch eine ganze Zeit lang ziemlich verpönt war, oder Ägypten, und wo das dann immer mehr geworden ist, weil halt eben ja die Frauen auch die Kopftuch getragen haben, die anderen richtig gemobbt haben. Und das wird in Deutschland sicherlich auch passieren. Es ist halt auch ein Fieberthermometer für die muslimische Community, die wir im Land haben. Desto mehr Kopftücher du siehst, desto mehr steigt halt das Fieber. Ja. Also. Und sie hat ja auch nicht Unrecht in der Beziehung, dass oft in diesen Communities, die halt fundamentalistisch sind und sagen, du musst dieses Kopftuch tragen, du musst alle Regeln einhalten. Für die gilt ja eigentlich auch, Frauen haben im Haus zu bleiben, Frauen haben nicht rauszugehen, Frauen haben nicht zu arbeiten. Ja. Also in dem Sinne kann ich verstehen, was sie meint. Also ist wahrscheinlich, dass ein Großteil der von ihr benannten sogenannten Kopftuchmädchen in Zukunft halt nicht arbeiten wird, sondern wenn sich das weiter fundamentalisiert, diese Strömung, zu Hause bleiben wird. Mhm. Kinder für Erdogan. Ich sag mal so, in einer Gesellschaft, in der man kein Kopftuch tragen muss, ist das Tragen eines Kopftuchs auch immer eine bewusste Abgrenzung von dieser Gesellschaft. Ja. Ja, also ich meine, das ist wie, wenn man sagt, ja, Menschen mit Runentattoos am Hals stören uns in der Öffentlichkeit und wird uns als Land nicht voranbringen. Sowas würdest du im Bundestag auch nicht abmahnen. Ja. Also und ich behandle niemanden mit einem Kopftuch schlecht auf der Straße, aber für mich ist es halt dasselbe, wie wenn du halt mit Runentattoos am Hals rumläufst und halt Glatze trägst. So, das ist dasselbe Kerbe, nur halt mit einem anderen Geschmäckle. So. Ja, so sehe ich das auch. Jetzt kommt nochmal Herr Kauder. Ich möchte mit dem Thema Europa kurz anfangen, weil es sowohl für unsere Zukunft von großer Bedeutung ist, weil es auch in diesem Haushaltsdebatte eine Bedeutung hat und weil die Werte dieses Europas für die allermeisten in diesem Hohen Haus von großer Bedeutung sind. Und diese Werte sind aus der christlich-jüdischen Tradition. Und zur christlichen Tradition gehört die Erkenntnis, dass jeder Mensch Ebenbild Gottes ist und deshalb eine unverwechselbare Würde hat. Und wenn es dann in diesem Haus Kolleginnen und Kollegen gibt, die das christliche Abendland retten wollen und dann über andere Menschen so sprechen, wie Sie es gemacht haben, Frau Weidel, hat dies mit christlichem Menschenbild nichts zu tun. Null hat es damit zu tun. Sie haben von Kopftuch, Sie sind jetzt mal ruhig und hören zu, man hat Sie ja erst mal wiederholen müssen, damit Sie erst mal hier wieder herkommen. Sie besitzen die unglaubliche, ich sage es jetzt mal, das unglaubliche Ding, sich hier hinzustellen und eine Rede zu halten. Und dann verschwinden Sie aus dem Plenarsaal. Und damit ich Sie ansprechen kann, muss man Sie extra holen lassen. Was sind denn das für Werte, Frau Weidel? So, Sie brauchen mir nicht mehr kommen mit dem christlichen Menschenbild. Was Sie heute gemacht haben, ist das glatte Gegenteil davon. Und dafür sollten Sie sich schämen. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, diese Haushaltsdebatte war. Er hat ja jetzt nicht vollkommen Unrecht, wenn man das wirklich von der christlichen Seite sieht. Ach, meinst du? Lass mich doch mal zu Ende reden. Hat er nicht Unrecht, weil da gibt es ja dieses halte deine andere Wange hin, wenn du eine geklatscht bekommst und so. Nur, was ich halt glaube, ist, dass uns dieser Mystizismus nirgendwo hinbringt in der momentanen Situation mit einer Religion wie dem Islam als Gegenüber, die halt diese Werte überhaupt nicht kennt. Ja, also der Hauptgrund, warum ich dieses Video hier auch mal vorspielen wollte, war halt, um mal wieder zu zeigen, also was Leute meinen, was man im Bundestag, ne, hier für unser Land irgendwie für Debatten führen muss. Irgendwelche theologische Scheiße von wegen, ja, hier dein christliches Bild, mein christliches Bild, unsere Werte, bla bla bla, ne, also. Exakt, weil ich meine, Bibelzitate, der ganze Glaube ist ja ambivalent. Du kannst jetzt ja auch einfach sagen, ja, was ist denn mit Liebe deinen Nächsten? Wie weit kommst du denn mit dieser Aussage, wenn dir bewusst ist, dass du halt eben Leute in dein Land holst, aus falscher Toleranz heraus, ja, die halt eben andere umbringen, ihnen schaden möchten, ja, in irgendeiner Art und Weise verletzen wollen. Also das wird dann so zu einem Perpetuum mobile. Ich finde hier so diese religiösen Ansichten haben da in dieser politischen Debatte nichts verloren. Ja, eben. Also es ist überhaupt keine sachliche Diskussion und nichts, aber für solche Leute geht das als sachliche Diskussion, als Auseinandersetzen mit den wichtigen Dingen. So unsere komische, und dass ihnen das nicht mal zum Nachdenken bringt, dass so eine Weidel irgendwie meint, sie ist eine Christin oder die ganzen Leute da, die von denen er das abspricht oder so. Na, also ich meine. Es ist nicht auch im Alten Testament, ist ja auch eine Auge Aufforderung um Auge, zum. Zahn um Zahn. Ja, also genau. Nicht nur das, aber im Alten Testament ist, soweit ich das richtig im Kopf habe, das erste Mal aufgezeichnet in Texten, dass zu einem Genozid aufgerufen worden ist. Und das steckt im Alten Testament drin. Sozusagen das erste Mal, dass man gefordert hat, dass man kategorisch andere Menschen abschlachtet. Und halt komplett auslöscht und nicht mal mehr ihre Frauen als Sklaven nimmt und die Kinder überleben lässt, sondern dass man komplett die Leute abschlachtet. Das erste Mal halt im Alten Testament drin. So. Und darauf beziehen wir uns dann mit unseren Werten. So. Ja, ich glaube, das war aber so, dass man die Jungfrauen noch am Leben lassen durfte. Also es gibt einmal die Stelle, wo du alle töten sollst, und einmal gibt es die Stelle, wo du nur die Jungfrauen am Leben lassen sollst. Also. Da sind ja auch nicht logisch kongruent. Also. Genau, also halten wir einfach fest, Herr Kauder hat keine Ahnung von Christen. Ja, also fand ich unmöglich auf jeden Fall. Also riecht mich auf jeden Fall noch mehr auf als das Kopftuch-Ding. Das war von Ewe, glaube ich. Ja, das war hier Pressestimmen vom Stern, und ich fand das Wort auf finsterem NPD-Niveau ganz interessant. Finster, das gab es auch im Wahlkampf mit Donald Trump. A dark speech. Also es gibt ein paar Worte, die, wenn du sie auf deine Gegner, Opposition anwendest, die einen besonderen Effekt haben. Und finster ist sowas, was nicht abgeschlossen ist. Wenn du sie rassistisch nennst, dann ist es eine definitive Eigenschaft. Wenn du etwas finster nennst, dann kann es auch der Anfang von etwas Größerem, Schlechten sein. Und ich fand einfach nur, dass sie das Wort finster verwenden, fand ich interessant von der semantischen Kriegsführung in der Öffentlichkeit. Also, so, das war es auch schon. Finster. Ja. Apokalypse-Meme. Ja, das ist wie Low Energy Jab, so. Das sind so Wörter, die nachhallen, weil es einfach so was ist, was dran kleben bleibt. Bin gespannt, ob sie das Finster weiterhin verwenden werden oder nicht. Also, ob sich das weiter ausbreitet. Die Finsternis in den Medien rund um die AfD. Ja, heute begeben wir uns mal in ein Parlament, in dem wir noch gar nicht waren, nämlich in den Landtag von Nordrhein-Westfalen. Da haben wir jetzt hier gleich den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, der uns erzählt, warum er denn zu einer Einweihung von einer DTIP-Moschee gegangen ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Ministerpräsident würde gerne seine Rede beginnen. Ich weiß nicht, wer gerade den Zwischenruf gemacht hat, aber Herr Kollege Blex, wer sich mit dem Großmufti von Herrn Assad trifft, der braucht hier überhaupt nichts zu sagen, wohin man kann. Ich danke. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, einiges zum Zusammenleben der Religionen in Nordrhein-Westfalen zu sagen, auch zu begründen, weshalb bei uns im Gegensatz zu einem laizistischen Staat wie in Frankreich wir ein anderes Verhältnis zu Religionen haben. Und das kann man allein am Wochenablauf in dieser Woche sehen. Wir haben den Katholikentag in Münster gehabt, den die Landesregierung unterstützt und sogar mitgefördert hat. Wir haben im nächsten Jahr den Evangelischen Kirchentag in Dortmund, wo das Gleiche stattfinden wird. Also wir trennen Religion und Staat nicht, sondern sagen, bei Aktivitäten, die dem Zusammenhalt der Gesellschaft dienen, Da unterstützt auch das Land diese Aktivitäten. Deshalb war der Bundespräsident in Münster bei der Eröffnung, deshalb war ich selbst bei der Eröffnung dieses Katholikentags, deshalb waren viele Mitglieder der Landesregierung und der Opposition in Diskussionen, um die Präsenz dort zu zeigen. Am letzten Montag war... Ja, der Ton fehlt ja jetzt. Das ist nicht von mir, das ist so. Technik, zu Israel Technik. Etwas sehr Wichtiges. Und deshalb habe ich auch zu diesem Anlass in die Staatskanzlei eingeladen. Alle lebenden früheren Ministerpräsidenten waren dort, haben das Signal gesetzt, über Parteigrenzen hinweg ist uns auch das wichtig. Und der Landtag hat dazu eine eigene Feierstunde gemacht und ebenfalls daran erinnert. Dann war in dieser Woche da der serbische Staatspräsident. Die Serben, die in Nordrhein-Westfalen leben, die übrigens auch als sogenannte Gastarbeiter kamen, sind orthodoxen Glaubens, sind übrigens serbisch-orthodox, Herr Pretzell, russisch-orthodox, griechisch-orthodox. Das ist auch bei anderen Religionen zum Teil aus historischen Gründen an eine Nationalität gebunden. Und deshalb haben wir uns auch um deren religiöse Bedürfnisse in diesem Gespräch unterhalten. Und dann war nun die Eröffnung eines Gotteshauses in Aachen, nämlich einer neuen Moschee. Und das wissen Sie vielleicht nicht, liebe oder unliebe Kollegen der AfD, wie das in Aachen war. Zu keiner Zeit hat gegen diese Moschee irgendeiner demonstriert. Zu keinem Zeitpunkt gab es irgendeine kritische Debatte im Stadtrat. Ist ja eher ungewöhnlich, weil es sie überall gibt. Weil man die Akteure kannte, weil der Vorsitzende dieser Moscheegemeinde, der mit Sicherheit politisch, der ist Mitglied der Grünen, ist im kommunalen Stadtrat engagiert, mit Sicherheit kein Freund der AKP ist, aber der seit 1977 diese Moscheegemeinde führt, von Menschen, die wir angeworben haben. Ist ja nicht so, dass die alle gekommen wären aus eigenem Interesse, sondern wir sind hingegangen und haben gesagt, wir brauchen euch im Bergbau, in der Stahlindustrie. Kollege Jetim hat das ja eben beschrieben. Wir haben sie angeworben und wir haben uns um die religiösen Möglichkeiten, die für Menschen wichtig sind, das ist übrigens CDU-Politik, Herr Fraktionsvorsitzender, zu wissen, wie Religion bedeutsam ist für einen Menschen. Deshalb hat der von Ihnen zitierte Konrad Adenauer 1961 das Anwerbeabkommen geschlossen. Aber sie hatten keine Möglichkeit, ihre Religion zu beten. Was? Sie sind in eine Tankstelle gegangen, um zu beten. Adenauer hat wegen der Religion das Anwerber, da konnte ich ihm jetzt nicht folgen. Ja, hören wir es nochmal weiter. Und da sage ich Ihnen, gerade als Christdemokrat und Katholik, es ist unwürdig, in einer Tankstelle sein Gebet absolvieren zu müssen. Und deshalb ist es gut, dass man jetzt diesen weiteren Schritt gegangen ist. Diese Gemeinde, und die habe ich besucht, keinen Verband, ich habe diese Gemeinde besucht, ist aktiv im Dialog der Religionen. Jetzt sprechen Sie, die politischen Parteien überzeugen Sie ja gar nicht, dass da Rainer Prigin, Ulla Schmidt, der Oberbürgermeister, der Polizeipräsident, alle, die in dieser Stadt wirken, da waren, interessiert Sie nicht. Aber eines sollte Sie vielleicht interessieren, wenn Sie sich auf christliches Abendland oder Ähnliches berufen. Wenn der Bischof von Aachen, der Emeritierte dort ist, wenn der Dompropst da ist, wenn der Regionaldekan da ist, wenn die mit bei der Feier der Eröffnung dieses Gotteshauses anwesend sind, wenn die einen interreligiösen Dialog miteinander haben, wenn sogar der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde da ist, der in anderen Fragen sich auch zur Flüchtlingspolitik mal kritisch geäußert hat, der aber sagt, dieser Dialog der Religionen ist mir wichtig, dann finde ich, muss man solche Menschen, die liberal den Islam verstehen, die offen sind, die Teil unserer Gesellschaft sein wollen, dann muss man die auch würdigen, indem man dorthin geht. Und deshalb war ich da. Und ich würde mir wünschen, zu Herford, zu Mönchengladbach ist hier Klartext gesprochen worden, übrigens auch von allen Fraktionen. Natürlich geht das nicht, dass Kinder da in Uniform zum Hass erzogen werden und alles, was wir da erlebt haben. Aber umso mehr muss man ja dann den anderen, die sagen, wir wollen einen anderen Weg gehen, wir wollen nicht parteipolitisch sein, steht sogar in der Presseerklärung zu diesem Tag drin. Denen muss man dann Rückenwind geben, wenn man es ernst meint, wenn man nicht Ressentiments gegen Menschen schüren will, wie sie das tun. Und deshalb glaube ich, dass das dem Zusammenhalt der Religionen dient, ebenso wie das Iftar-Essen, zu dem ich gestern Abend eingeladen habe, wo liberale Muslime waren, wo Gläubige waren, wo Christen waren, wo das katholische Büro vertreten war, das evangelische, die Juden. Dieser Zusammenhalt der Gesellschaft wird in Nordrhein-Westfalen gelebt und den werden Sie auch durch solche Aktuellen Stunden nicht kaputt machen können. Und eine letzte Bemerkung. Ja, nicht kaputt machen können. Nordrhein-Westfalen, Alter. Ich habe in Emmerich am Rhein ein paar Jahre lang gelebt. Zwei Ortschaften weiter haben sich Leute rekrutiert, die dann zum IS gegangen sind. Und der Ort war auch involviert mit den Anschlägen von Brüssel und auch von den Anschlägen in Paris. Das macht NRW. Und hier haben wir dann jemanden, der sich hinstellt und wie ein nasser Lappen, wie ein Schluck in der Kurve, nichts ausstrahlt, nichts sagt und in einem Nebensatz abhandelt, dass da Kinder in Uniformen rumtanzen und irgendwas von Allah Akbar rufen. Also, wow! So, ja. Das ist so Inkompetenz, die aus dem Bild raustrieft. Das ist so profillos wie Styropor kauen. So. Also, das. Wie soll das in NRW denn besser werden? Wie will man denn mit den Communities umgehen, dass sich vielleicht einfach weniger Leute, sagen wir 20% weniger Leute, das nächste Mal einer islamischen Armee anschließen, wenn es wieder mal eine gibt. So, wie kriegt man denn das in der Zukunft hin? Das wäre doch interessant. Man könnte damit anfangen, dass das Thema vielleicht ist, dass Kinder nicht mit Uniformen rumgammeln. Aber nein, so. Kann ich dir sagen, was die Antwort darauf ist, zumindest nach diesen Leuten. Den Typen mehr Macht geben, die alle mit an den Tisch holen, diesen Dialog der Religionen da irgendwie führen, der angeblich so wichtig ist, dieses ganze hier irgendwie, dann braucht man noch islamischen Religionsunterricht, der wird das Ruder rumreißen, dass die Leute alle Demokraten werden und so. Und das ist genau das Ding, was halt auch der Abdel Samad in seinem Buch alles beschreibt. Das ist schon wieder der Werbeblock für das Buch. Gibt auch keinen Affiliate-Link von uns oder so, wir sind ja nicht bei Sally, müsst ihr euch selber kaufen. Und ja, auf jeden Fall, das funktioniert halt eben nicht. Sondern was man machen muss, ist, man muss die Leute, diese Communities müssen aufgebrochen werden, die Leute müssen wieder Individuen sein und die müssen wieder Kontakt haben zur restlichen Gesellschaft. Und dieses Ganze, wir fegen einfach die Religion, weil wir in unserem romantischen Katholizismus da irgendwie hängen bleiben und irgendwie uns eingeredet haben nach der Nazi-Zeit, dass das irgendwie alles besser gemacht hätte oder so, oder für Frieden verantwortlich war oder was weiß ich nicht, was für eine Traumtänzerei. Aber das ist auf jeden Fall der Grund, warum die CDU die absolut falsche Partei ist, um das Problem mit dem Islam zu lösen. Das muss man ganz klar so sagen, weil diese ganze Scheiße, die der Typ da gerade erzählt hat, das ist 100% CDU. Das ist genau dieses magische Denken, dieser ganze Quatsch mit von wegen, wir müssen uns als alle an einen Tisch setzen und so, als ob es überhaupt in diesem Land keine anderen Menschen geben würde, als Juden und Muslime und Katholen und Evangelien irgendwie. Und wir machen hier einen Tag und da einen Tag und unterhalten uns da irgendwie darüber, dass wir hier irgendwie die Gesellschaft zusammenhalten. Finde ich unmöglich, diesen Bullshit. Also das Ding ist auch Dialogbereitschaft. Ja, tut mir leid, ich habe mein Kind in eine Uniform gesteckt. Ich finde Islamofaschismus prima. Ich wusste gar nicht, dass sie das stört. Na gut, dass wir jetzt endlich einen Dialog führen. Wie stellen die sich das vor? So, was gibt's da zu besprechen? So, du steckst dein Kind nicht in eine Kack-Uniform. So, meine Fresse. So, mehr Dialog, Beste. Ich halte es nicht aus. Ja, die mussten an der Tankstelle beten, oh mein Gott. Das war von Ewe, glaube ich. Ja, hier geht es um eine umstrittene DITIB-Moschee in Köln und die Baufirma. Gegen die wird jetzt in Millionenhöhe wegen Steuerhinterziehung ermittelt, weil viele Dokumente nicht vorhanden sind und man sehr viel Steuern nicht bezahlt hat, das Ding aber trotzdem gebaut hat und die verantwortliche Person hat sich jetzt in die Türkei abgesetzt. Und ja, so. Finde ich klasse. Also, so. Wir bauen Moschee, zahlen die Steuern nicht, scheißen auf die Regeln und Gesetze des Landes und dann fliehen wir, entziehen uns der Verantwortung. Top. Gibt ein gutes Gefühl, so. Gerade bei einer umstrittenen Dieter-Moschee, so. Ist echt gut. Jetzt begeben wir uns noch in den Landtag von Niedersachsen und hören nochmal was zum Feiertag. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Ministerpräsident, das, was Sie hier heute vorgetragen haben, aber auch das, was sich in der Gesetzesbegründung, in der Begründung zum Gesetzesentwurf findet, kann nicht überzeugen. Als erstes führen Sie an, dass es keine Insellösung geben darf und das im Kontext dann damit verbunden sagen, das geht um die praktische Umsetzbarkeit. Sie konzentrieren sich dabei aber allein auf die norddeutschen Bundesländer. Was ist eigentlich mit den Verbindungen zu Nordrhein-Westfalen, zu Hessen hin? Das wird überhaupt nicht betrachtet. Insofern greift dieses Argument hier schon zu kurz, weil diese wirtschaftlichen Verflechtungen eben nicht betrachtet werden. Das Argument greift auch nicht, denn es ist am Ende konstruiert, nämlich von Ihnen selbst mitkonstruiert worden, weil Sie im Rahmen der norddeutschen Ministerpräsidentenkonferenz ja erstmal vereinbart haben, ohne vorher die Parlamente eigentlich mal zu fragen und die gesellschaftspolitische Diskussion abzuwarten, haben Sie gesagt, lasst uns doch bitte gemeinsam eben den Reformationstag als neuen gesetzlichen Feiertag nehmen. Und danach sagen Sie, jetzt müssen wir ja in den Verbund gehen. Das heißt, Sie schaffen erst die Voraussetzung, um Sie später auf dieses Argument zu berufen und vor einer Insellösung zu warnen. Das ist nicht aufrichtig. Das ist das Verkehren der Prozesse, wie sie eigentlich sein müssten. Dann findet sich in der Begründung auch, und das haben Sie hier auch wieder gesagt, Sie haben es unter dem Stichwort die Verankerung in der Gesellschaft. Die protestantische Prägung führen Sie an. Und da bin ich schon einigermaßen erstaunt und ein Stück weit auch verärgert darüber, dass Sie hier mit falschen Zahlen agieren. Die Humanistische Union hat Ihnen gestern noch oder vor den in den letzten Tagen noch mal zukommen lassen, dass die Zahlen, die im Gesetzentwurf sind, aus ihrer Sicht falsch seien. Weil im Gesetzentwurf wird von 50% evangelischer Christen, den Anteil an der niedersächsischen Bevölkerung, gesprochen. Sie sprechen hier sogar davon, es seien über 50%. Die Humanistische Union hat aber doch nachvollziehbar dargelegt, dass es eher auf den Zahlen der evangelischen Kirche selbst beruht, wohl eher nur rund 45% sind. Und Sie sagen hier, die Mehrheit der Bevölkerung, mehr als 50%, haben Sie gesagt, seien doch evangelische Christen. Das ist schlicht falsch. Eine wesentliche Grundlage, die Sie hier zugrunde legen, ist schlicht falsch. Und da bin ich doch einigermaßen erstaunt, dass Sie dies hier als Ministerpräsident in dieser wichtigen Debatte so als Argument einführen. Hinzu kommt, dass das ja auch eine rein formale Betrachtung ist. Seien wir doch mal ehrlich und schauen, wie viele Menschen gehen denn tatsächlich am Wochenende in die Kirche? Wie viele fühlen sich so stark der Kirche verbunden, dass sie den Reformationstag tatsächlich mit Leben füllen wollen? Und wie viele waren denn auch im Reformationsjubiläum in der Kirche? Das waren nicht 45% der niedersächsischen Bevölkerung. Also dieser Anteil ist eigentlich auch viel weniger. Darüber hinaus heißt es im Gesetzentwurf, dass Sie diesen Feiertag dadurch dann ausgestalten wollen oder was Sie damit verfolgen. Da heißt es, dass eben durch einen gesetzlichen Feiertag die Prägung der Gesellschaft durch die Reformation einer größeren Öffentlichkeit bewusst gemacht werden solle. Auch andere Konfessionen, Religionen würden davon ja von der Prägung profitieren, insbesondere im Hinblick auf das Recht der religiösen Bildung und des säkularen Staatsverständnisses. Und schließlich soll, heißt es, die Kenntnis und Vertrautheit mit der biblischen Überlieferung und der Geschichte des Christentums eben vermittelt werden, denn das sei notwendig zum Verständnis unserer Gesellschaft. Meine Damen und Herren, das muss man sich mal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen, was da eigentlich passiert. Denn was hier gemacht ist, dass der Staat sich eigentlich sich anmaßt, der Staat, der ja religiös neutral sein muss, maßt sich an und bedient sich eines evangelischen Feiertags, um die Bevölkerung in einer bestimmten Weise zu erziehen und zu belehren. Staatliche Erziehung und Belehrung der Bevölkerung durch einen evangelischen Feiertag wird damit angestrebt. Das ist anmaßend. Das geht den Staat schlechterdings nichts an. Sie nehmen dann im Weiteren ja auch das säkulare Verständnis unserer Gesellschaft in Bezug. Und das ist ganz spannend, weil Sie dann nämlich plötzlich aus der religiösen Bedeutung rüberspringen und sagen, na, es hat ja alles auch eine weltliche Bedeutung. Da stellt sich ja schon die Frage, warum denn dann nicht eigentlich einen weltlichen Feiertag nehmen, wenn Sie dieses Verständnis am Ende herbeiführen wollen. Viel entscheidender ist aber für das Verständnis unserer heutigen Gesellschaft, für das die Reformation mit Sicherheit eine große Bedeutung hat, das will ich auch gar nicht abstreiten. Viel entscheidender ist aber für das Verständnis unserer heutigen Gesellschaft sind die Werte und Normen des Grundgesetzes und nicht des Reformationstages oder der Reformation. Wir haben eine Verfassung, die genau diese zentralen Werte für uns beschreibt. Wenn man schon darüber nachdenkt, diese Werte und Normen, die da stehen, in das Bewusstsein der Bevölkerung zu gehen, ja, dann spricht in der Tat mehr dafür, den Tag des Grundgesetzes in den Fokus zu nehmen, als den Reformationstag und eine gekünstelte und hergeleitete Argumentation zu bringen für die säkulare Bedeutung heute in der Gegenwart. Da gibt es viel bessere, demokratisch legitimierte Entscheidungen, nämlich die des Grundgesetzes, die das von uns allen gemeinsam getragen wird. Und schließlich heißt es in dem Gesetzentwurf, dass man sich, dass es darum geht, dass sich der Tag dafür eignet, der Reformationstag, der die religiöse Freiheit in den Mittelpunkt stellt, so heißt es in der Begründung, sich dafür eignet, als Tag der christlichen Ökumene und der interreligiösen Verständigung zu dienen. Auch das, mit Verlaub, ist anmaßend. Die katholische Kirche lehnt den Reformationstag als Feiertag ab. Die Vertreter des jüdischen Glaubens lehnen den Reformationstag als Feiertag ab. Wie kommen Sie eigentlich darauf, dass dieser Tag als Tag der religiösen Verständigung geeignet ist, wo doch die Vertreter genau das Gegenteil bekundet haben? Auch da wollen Sie doch was überstülpen und vorgeben. Das ist auch nicht hinnehmbar. Meine Damen und Herren, im Ergebnis, Herr Ministerpräsident, haben Sie diese ganze Debatte im Wahlkampf angezettelt. Sie instrumentalisieren damit und haben im Wahlkampf instrumentalisiert religiöse Angelegenheiten zu Wahlkampfzwecken. Und dann ist erstaunlich, und Frau Präsidentin, ich komme auch zum Schluss, dann ist erstaunlich, was wir von Ihnen lesen müssen in Bezug auf das, was Markus Söder mit den Kreuzen gemacht hat. Da sagen Sie nämlich, ich zitiere, ich halte von solchen Aktionen gar nichts. Der Staat ist religiös neutral, wir haben keine Staatsreligion. Genau so ist es. Aber genau das Gegenteil haben Sie getan und verfolgen Sie hier weiterhin. Sie haben schon längst gesödert, bevor Ministerpräsident Söder überhaupt Ministerpräsident geworden ist. Sie haben die Religion instrumentalisiert und deshalb werden wir dieses auch nicht mittragen und lehnen einen neuen weiteren gesetzlichen Feiertag ab. Ja, das ist jetzt ein SPD, Ministerpräsident, den wir in diesem Fall haben, der auch der Meinung ist, man müsste unbedingt den interreligiösen Dialog machen, wie auch immer, in diesem ganzen Humbug. Und der Witz ist, diese ganzen guten Argumente, die der Birkner hier gerade gebracht hat, die werden im Endeffekt wahrscheinlich vollkommen scheißegal sein, weil es in Niedersachsen ja eine große Koalition gibt und natürlich die CDU sehr zufrieden damit ist, so einen Reformationstag einzuführen und die SPD sehr zufrieden ist, einen Reformationstag einzuführen. Und deswegen wird es in Niedersachsen wahrscheinlich bald einen Reformationstag geben. Hey. Wunderbar. Parlamente sind so wichtig. Demokratische Auseinandersetzung. Das beste Argument muss gewinnen. Und 3 Aufrufe. Das war von Price. Ist der schon da? Der ist da. Hallo, Price. Endlich funktioniert das alles. Ja, hier geht es um Social-Media-Richtlinien für Nonnen. Und zwar Nonnen in katholischen Klöstern sollen ja quasi gar nicht so viel Kontakt mit der Außenwelt haben. Da kommt das natürlich nicht so gut, wenn die dann große Facebook-Profile oder andere Social-Media-Profile haben und dann anstatt in Klausur zu gehen, wie es so schön heißt, also den Kontakt zur Außenwelt so ein bisschen einzuschränken, ja, dauernd online verfügbar sind und gerade die Klöster sind ja so Rückzugsorte für spirituelle Leute, kann man jetzt von halten, was man will, aber gerade der Sinn eines Klosters ist ja eben die Klausur, dass man halt nicht Kontakt mit der Außenwelt hat und deswegen hat der Vatikan sich jetzt mal genötigt gefühlt, die Nonnen mal so ein bisschen darauf hinzuweisen, ja, postet mal nicht so viele Bilder auf Instagram und so. Und ja, da gab es eine, ja, ein vatikanisches, nach dem vatikanischen Recht, halt kanonisches Recht, ein kleiner Zusatz zu den Verhaltensregeln, die es schon gibt. Und ich fand das sehr interessant, weil ja, es ist ein Einblick in ein Leben, was viele Leute ja nicht haben. Und wenn die beispielsweise ja auch vielleicht neue Leute für Klöster irgendwie, wenn die halt die Idee in die Welt tragen wollen, wäre es ja eigentlich sinnvoll. Die Kirche ist ja auch noch missionarisch. Also wir reden ja über die katholische Kirche hier. Deswegen wundert mich das, aber wer weiß, vielleicht hat es da so ein paar Skandelchen gegeben, die man nicht so großartig mitbekommen hat von irgendwelchen Bildern im Internet von Nonnen. Ja. Mir fällt da halt diese Sache mit der Vatikanbank und den diversen Leaks ein. Also vielleicht will man auch einfach die Kanäle dicht machen nach außen und da ungern, also Social Media, wenn du dann so eine Nonne bist, die weiß, die irgendwelche Interna weiß, die sie vielleicht nicht wissen sollte und hast einen Brass und postest die auf Social Media oder schickst sie an Assange oder so. Ich muss mir das gerade so vorstellen. Ja. Weißt du, der Kutte des iPhone X hier 10 raus und twittern. Ja, oder MeToo, Hashtag MeToo im Kloster, wer weiß. Wahrscheinlich. Ich hatte einen angeguckt, obwohl ich verhüllt bin. Hashtag MeToo. Aber ich finde es lustig, dass sie die Dinger immer noch lateinisch betiteln hier. Cor orans vultum dei quaereri. Ja, gut, ich meine, das ist das kanonische Kirchenrecht, an dem sich das orientiert. Es gibt da auch eine deutsche Übersetzung und es gibt auch sogar einen deutschen Nachrichtentext auf Vatikan-News.de. Das ist jetzt keine Seite, wo ich fand es nur interessant und kann man sich mal durchlesen. Ja, also ich weiß, deine Verbindung ist auf jeden Fall bei mir ein bisschen komisch. Vielleicht gehst du nochmal raus und wieder rein. Ja, nicht nur bei dir, Chris. Es ist ein bisschen so Kanye-mäßig, aber man versteht ihn ja glücklicherweise. Das tut mir sehr leid. Ich versuche es ein bisschen zu verbessern, wenn ich kann. Oder auf jeden Fall irgendwelches Discord, wenn du es offen hast, zumachen, Skype zumachen, alles zumachen. TweetDeck zumachen. Ja. Keine katholischen Lieder runterladen von katholennews.de. In der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung sitzt erstmals eine Frau und das finde ich unglaublich lustig, weil ich habe noch als der Herr Prantl oder wie er hieß, der Vorgänger, irgendwie, der hatte ja vor ein paar Wochen irgendwie geschrieben, dass halt überall mehr Frauen hin müssen und so, gerade in den Medien und alles. Und da dachte ich mir schon so, naja, was machst du denn dann auf deinem Platz überhaupt? Und scheinbar hat sich das noch jemand gedacht. Und jetzt gibt es hier eine Chefredakteurin. Ich weiß nicht, ob er auch noch da ist, ob die sich das jetzt teilen oder so. Das habe ich jetzt noch nicht mitgekriegt, aber auf jeden Fall haben die jetzt auch eine Frau. Und ja, das ist zum einen lustig und zum anderen finde ich immer wieder dieses Denken hier so witzig, dieses von wegen Schritt ins 21. Jahrhundert. Jemand mit Vagina ist da. Jetzt seid ihr in der Moderne angekommen, weil früher da gab es überhaupt gar keine Frauen. Ne? Irgendwie so. Und jetzt habt ihr eine Frau und das bedeutet irgendwie so, ihr seid im 21. Jahrhundert. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Aber ich denke mal irgendwie, ja, unsere Politiker könnten uns bestimmt auch erklären, dass ja die Frauen sowieso nur aus der Rippe vom Mann geschnitzt sind. Also unter dem Gesichtspunkt sind die vielleicht auch dann irgendwie moderner oder so als die Männer. Sozusagen späteres Modell. Ansonsten verstehe ich das eigentlich nicht so ganz. Also sie wird innerhalb der Chefredaktion wird sie Abteilungsleiterin für die digitalen Sachen. Also sie wird nicht den Prantl ersetzen. Oh, schade. Nee, zu früh gefreut. Da haben sie wahrscheinlich dann nochmal so einen Bieneninspektor-Job irgendwie da geschaffen. Ihr kennt das von den Simpsons, wo irgendwie gibt es eine Folge, wo sie irgendwie Humor loswerden wollen und dann wird er zum Bieneninspektor ernannt und muss irgendwie auf so eine Biene aufpassen. So stelle ich mir das da auch vor. Ja, nach langer Abwesenheit haben wir hier mal wieder einen Artikel von Edition F in unserem Portfolio heute. Ich muss mir den gerade mal aufmachen hier, um die saftigsten Stücke rauszubeißen. Ja, Männer überwindet eure Identitätskrise und werdet Feministen von Philipp Great Cuckzillis. Die Stärkung der Frauen in den letzten Jahren hat viele Männer scheinbar in eine Identitätskrise gestürzt. Daher stehen manche Männer dem Feminismus aggressiv ablehnend gegenüber. Dabei kann der Feminismus den Männern helfen, die Identitätskrise zu überwinden, wenn Männer selbst Feministen werden. Aber auch Männer, die dem Feminismus gegenüber positiv eingestellt sind, müssen ihre Passivität ablegen und aktive Feministen werden, damit sich die theoretische Gleichberechtigung der Geschlechter endlich in der Praxis realisiert. Was haltet ihr so von dem Einsteiger? Ich finde es klasse. Equality of Outcome wollen wir unbedingt haben, scheinbar. Ne? Ja. Mir gefällt das. Endlich haben wir mal ein ordentliches Wort gehört. Wir sollen nicht aggressiv gegen den Feminismus sein. Die Diskussionen um sexualisierte Gewalt und Sexismus der letzten Monate lassen mich relativ irritiert zurück. Viele Menschen, überwiegend Frauen, beklagen erschreckende Gewalt, die gegen sie verübt wird, und alltäglichen Sexismus. Andere, überwiegend Männer, nehmen eine Gegenposition und Verteidigungshaltung ein. Auch Männer sind von sexualisierter Gewalt betroffen und man wird ja wohl noch ein Kompliment machen dürfen, sind häufig zu lesende Kommentare. Viele Medien sehen Männer in der Krise und manche Männer verhalten sich in den sozialen Netzen, als befänden sich die Geschlechter im Krieg gegeneinander. Dabei liegt die Lösung für viele Probleme auf der Hand. Männer müssen Feministen werden. Denn der Kampf ist kein Krieg von Frauen gegen Männer, sondern von richtig gegen falsch. Heilvagina. Schaut man sich diese Ziele an, ist offensichtlich, dass Feminismus keine Frauenangelegenheit ist. Eine gewaltfreie und gerechte Gesellschaft zu erschaffen, muss das Ziel aller Menschen sein. Das ist Feminismus heute, hört ihr? Das Ziel des Feminismus ist, eine gewaltfreie und gerechte Gesellschaft zu erschaffen. Gewaltfrei, wie soll denn das funktionieren? Und also, ich denke mal mit Eingriffen in die Drüsen, Hormonen, Schwanz ab, sowas. Ja. Also das nächste Ding ist, wer ist denn für mehr Gewalt in der Gesellschaft? Also wer spricht sich aktiv dafür aus? Also das erstmal auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ja, Menschen sind halt aggressiv, weil wir selbst domestizierte Affen sind. So, guckt euch Affen an, so, die sind gewalttätig, die verprügeln sich, die führen auch Krieg. Gewaltfreie Gesellschaft ist ganz einfach. Du brauchst einfach nur einen super starken Staat mit lauter Alpha-Tier-Leuten bei der Polizei und dann entsprechende Gesetze, dass wenn die Frau auf irgendwen zeigt, dann der Staat dem ordentlich einhaut. Und schon hast du eine gewaltfreie Gesellschaft. Viele dieser Regelungen wirken sich im Augenblick auf die Geschlechter unterschiedlich aus. In vielen Fällen sind Frauen benachteiligt. Da sich in den Parlamenten aber eine gewaltige Mehrheit an Männern befindet, müssen Männer die feministischen Ideen verfolgen, um Verbesserungen für alle zu erreichen. Frauen alleine haben für die bevorstehenden wichtigen Entscheidungen der Zukunft im Augenblick keine Mehrheit. Frauen alleine, die offiziell mehr sind als Männer in unserem Land, haben keine Mehrheit für die wichtigen Entscheidungen. Vielleicht ist das Problem eher, dass nicht alle Frauen diese Parteilinie mitlaufen und dass ihr deswegen noch Männer braucht, die ihr irgendwie umpolen könnt. Es ist echt. Wie extrem diese Abhängigkeit von Männern ist, wird einem bewusst, wenn man sich verdeutlicht, dass die Männer problemlos über eine Mehrheit zur Änderung des Grundgesetzes verfügen. Die benutzen sie auch ständig. Erinnert ihr euch noch, als die Männer irgendwie Freibier für alle eingeführt haben? Und ja. Das erste Verfassungsgericht gekippt hat? Ja. Unglaublich. Die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau könnten die Männer theoretisch wieder abschaffen. Die fehlenden parlamentarischen Möglichkeiten der Frauen sind besonders problematisch, dass da Frauen deutlich häufiger als Männer durch Ungleichheit und Machtgefälle benachteiligt werden. Viele Männer scheinen jedoch fatalerweise aus dem Feminismus abzuleiten, dass es primär die Aufgabe der Frauen ist, die vorhandenen Probleme zu lösen. Das heißt Feminismus. Verkackt nochmal. Also auch das mit dem Gleichberechtigung wieder abschaffen. Ja, was ist denn die Lösung dann? Bevölkerungsreduktion bei den Männern oder was? Ja, also, es gibt sogar eine Handlungsanweisung. Was ein Feminist tun kann? Was kann der Anteil der Männer am Feminismus sein? A. Mit Frauen über das Frausein sprechen und ihnen zuhören. B. In Diskussionen mit anderen Männern auf Probleme aufmerksam machen. Männer sehen die Probleme von Frauen häufig nicht, weil sie selber davon nicht betroffen sind. Ein Problem nachzuvollziehen zu können, ist aber die Voraussetzung, an seiner Lösung mitzuarbeiten. Sich solidarisch mit einer Frau zeigen, wenn sich in Diskussionen herabwürdigend über sie geäußert wird. Das kann ich sogar fast unterschreiben. Dies gilt auch, wenn die Frau nicht anwesend ist. Ideen von Frauen werden häufig nicht mit Argumenten, sondern mit sexualisierten Beleidigungen bekämpft. Dabei ist es problemlos möglich, einen angemessenen Umgang miteinander einzufordern, bla bla bla bla bla. Die bei Parteien und Firmen nachfragen, weshalb der Anteil der Frauen in Machtpositionen so niedrig ist. Komm, das machen wir morgen alle. Das wird ein Spaß. Ja. Morgen sind die Firmen zu. Aber wir können ja bei Krankenhäusern und Feuerwehren, Polizei und so anrufen, die sonntags auch arbeiten müssen oder feiertags, und fragen die. Die eigenen Denkweisen und Handlungen auf unbewussten Sexismus überprüfen. Eigene sexistische Denkweise und Handlungen im Alltag wahrnehmen und versuchen, weniger sexistisch zu sein. Und unbewusster Sexismus, das hört sich für mich an wie dieses Gangstalking, wo du versuchst, Muster zu erkennen, wo keine sind und nach einer Weile Paranoia und Verfolgungswahn hast. Männer, auf in den Kampf, schüttelt eure Passivität ab und stellt euch solidarisch neben die Frauen. Wir müssen Feministen werden, um die Welt zu verbessern. Es gilt, mehr als eine Schlacht zu schlagen und Entbehrungen sind garantiert. Aber am Ende wird das Gute siegen. Es wird Zeit, dass die nächste Generation auch von Superheldinnen sozialisiert wird, mit Superkräften und Menstruationsschmerzen. Lasst zukünftig auch die Heldinnen, die Menschheit vor dem Atomkrieg retten. Lasst Atombusen keine Voraussetzung mehr dafür sein, Heldin zu werden. Ein Mensch zu sein ist ausreichend. Ja. Atombusen gegen den Atomkrieg. Also meine Superkraft besteht darin, nicht vor Lachen zu sterben, wenn ich sowas höre. Meine Güte, Philipp Zilles, was hat das Leben bloß mit dir gemacht? Hm? Autorin. Philipp Zilles, Istanbul, Autorin, wenn man oben auf den Link klickt, sehr lustig. Ja, leider nicht, mehr steht da nicht aus. Doch, Vormarsch der Frauen, 7 Tipps für Männer, die trotzdem Karriere machen wollen. Das ist der andere Artikel, den er schon mal für Edition F geschrieben hat, okay. Ach Gott, ey. Erbärmlich. Entschuldigung, was anderes fällt mir dazu nicht mehr ein, als zu dem Artikel, als erbärmlich. Ja. Das ist ein Nullo. Ja, man muss halt den intersexuellen Dialog hören dann. Ne? Ah, das war sehr hervorragend. Also nohatespeech.de hat mit Christian Schmidt von Alles Evolution geschrieben und die sagen ihm ja manchmal, dass er nicht so rumopfern soll. Und Alles Evolution führt ja immer, ist ja immer freundlich, der wird ja nie herablassen oder so, was ich echt bewundere. Also ich bin zwar auch hier und da freundlich, aber ich krieg's nicht dauerhaft hin, nicht herablassend zu sein auf Twitter. Und Alles Evolution ist eigentlich sehr am Thema dran, sehr freundlich, sehr offen, interessiert sich auch für die Gegenseite, ist eigentlich sehr freundlich auf Twitter und er kriegt dann ein Bild mit bitte opfern Sie doch nicht so rum und unten drunter schreibt dann nohatespeech.de: Männer gehören nur aufgrund ihres Geschlechts keiner diskriminierten Gruppe an. Allerdings können Männer aus anderen Gründen von Hate Speech betroffen sein. Beispiel sind Mobbing und Rassismus. Ja, Intersektionalität, steuerfinanziert. So, in den USA ist es so, dass die SJWs so irgendwie durch den Tag kommen, von, ja, weiß ich, Arbeitslosengeld und auf Twitter rumhängen. Und hier ist es der Fall, dass halt direkt vom Staat Geld reingepumpt wird in NGOs, damit die Leute Intersektionalität auf Twitter posten. Und das dann auch noch als Anti-Hass-Bewegung verkauft wird. Also ich sag immer ganz gern, bei uns haben die Termine wesentlich länger, ja. Schaden angerichtet an Gesellschaft und Staat und in Einrichtungen wie in den USA. Also wenn ihr denkt, USA, ha, das Verrückte hier, das ist das Steuergeld. So, steuerlich finanziert EU-Geld geht da rein. So, ja. Mit allen möglichen Leuten aus Medien und Politik, die sich diese Buttons da ankleben, wo No Hate draufsteht, also dieses Logo quasi, die mit sich rumtragen, stolz. Ja, ja, aber ich denke mal, also die SJWs in Amerika, das ist wahrscheinlich größtenteils Geld von Mami und Papi, wo die das machen. Also es ist kein Arbeitslosengeld, weil es gibt es in Amerika ja sowieso immer nur für einen gewissen Zeitraum. Das ist Soros satanistisches Judengeld. Naja, Aber ja, ich meine, wir kennen ja so ein paar von diesen Leuten und die haben ja meistens irgendwelche reichen Eltern. Ich sag nur, dieser Typ von dieser Mizzou-Universität da mit seinem Millionärspapi und so. Also das ist schon so, dass das hauptsächlich irgendwelche Leute aus der oberen Mittelschicht oder Oberschicht sind, die da irgendwie diesen Krempel, ja, die sich auch so ein Studium halt leisten können, diesen Bullshit da halt verzapfen. Vor allem ein Studium, was halt ein wirtschaftlicher Totalschaden ist, weil du kannst ja damit danach nichts anderes machen, außer Leuten auf die Nerven zu gehen. Du bist ja politischer Agitator danach. So. Also. Ja, und auch Journalismus, ne? Das ist ja auch so eine brotlose Kunst, dass die meisten Leute, die das halt eben studieren, auch irgendwie von Mami und Papi dann. Das ist eine Unterhaltung zwischen Cecilia de Anastasio und Maddie Myers darüber, dass es ja furchtbar ist, dass es keine Frauen im E-Sports-Bereich gibt und dass langsam die Widerstände aufgebrochen werden. Und das Ding mit dem E-Sports ist, Männer und Frauen haben ein unterschiedliches Gehirn, unterschiedliche räumliche Wahrnehmung, unterschiedliche Reaktionszeiten. Bei einem Sport wie E-Sports, wo man, wenn wir genau gleich wären, am ehesten observieren würde, dass Männer und Frauen gegeneinander kämpfen können, kommen Frauen regelmäßig nicht in die Teams rein. Also, weil einfach Unterschiede da sind. Zum Beispiel bei Shootern, wo es um schnelle Reaktionen geht. Frauen haben im Bevölkerungsvergleich eine etwas kürzere Reaktion. Es ist im Millisekundenbereich, aber wenn du wettbewerbsorientiert in einem Spiel deine Reaktionsfähigkeit unter Beweis stellst, dann macht das halt den Braten fett. Natürlich gibt es einzelne Frauen, die eine hervorragende Reaktion haben, aber das gesellschaftliche Durchschnitt, von dem hast du dann die Outliners, also die, wo ganz schnell reagieren und weniger schnell, und da haben Männer einfach einen höheren Mittelwert. Und deswegen gibt es zum Beispiel bei Shootern zwar durchaus viele Frauenteams, gab es auch schon vor 10, 15 Jahren, als man bei der Counter-Strike-Weltmeisterschaft noch $50 gewonnen hat, gab es auch schon Frauenteams. Das Ding ist aber, dass halt einfach die Reaktion nicht da ist und damit dann halt in einem Wettbewerb selten man wirklich miteinander antreten kann auf Augenhöhe, wo man nicht einfach nur zerstört wird. Und ja, hier wird darüber gesprochen, dass es natürlich Belästigung gibt und dass das der wahre Grund ist. Warum? Ja, das sagt ja schon Maddie Myers oben drüber, dass es eher um Schwachsinn gehen wird als um Fakten. Aber ich möchte dann an der Stelle auch nochmal sagen, also ich finde es völlig richtig, was die beiden Damen in dem Artikel fordern. Ich fordere dasselbe für Leute meiner Altersklasse. Ich komme nämlich auch nicht mehr in Top-E-Sports-Teams rein, weil einfach meine Reaktionszeit altersbedingt zu niedrig ist. Und deswegen denke ich, die sollten da in E-Sport-Teams jetzt eine Quote für einen über 40 einführen im Team, damit ich auch noch eine Chance habe. Aber Mars, es gibt doch auch Seniorenteams. Darf dann jeder über 25 mitmachen? Du, Mond, es gibt auch eine Frauenliga. Oh Gott, ich muss gerade vorstellen, alte Herren E-Sports. In der Minesweeper gegeneinander. Ja, aber weißt du, gerade bei Shootern bist du ja schon steinalt, wenn du 25 bist. Also, das ist ja der Witz gewesen. Ja, ja, schon. Also es ist ja wortwörtlich so, dass du ja auch selbst bei Spielen wie League of Legends, was jetzt zwar schon actionlastig ist, aber nicht so krass, bist du ja so in deiner Prime-Zeit, wenn du so 17, 18 bist. So. Ja. Also. Das kann ich gar nicht spielen, so Zeug. Also ganz ehrlich, Shooter und so, im Moment spiele ich viel Paladins. Und da bin ich auch gar nicht so schlecht, aber hier Dota oder hier League of Legends, das ist mir zu viel. Da fällt mein Gehirn auseinander nach 2 Minuten. Ich muss mich auf zu viele Sachen gleichzeitig konzentrieren. Ich glaube, es ist auch das Alter, keine Ahnung. Bei League of Legends habe ich es immer geliebt, dass du eigentlich zu viel hast, worauf du achten musst. Also, und dann nebenher gemütlich Bier trinken und die Mitspieler flame. Sehr angenehm. Und dann schreiben, I just play for fun. Ja, weißt du, und dann mit einem Programm Beleidigung, aber auch Abruftaste haben, dass du nur STRG1 drückst und dann. Ja, ihr seid also für den Hass in der LOL-Community verantwortlich. Nein, aber das Community ist Hass. Ja, der Witz ist, in der LOL-Community haben wir auch versucht, die Toxizität der Community runterzusenken, und jetzt reden die Leute einfach nicht mehr mit dir. Und früher war es so, dass sich halt jeder immer wegen allem geflamed hat. So. Du hast irgendwas Gutes fürs Team gemacht, wurdest geflamed, dass du Person X nicht geholfen hast. Ich hab's geliebt. Jeder hat sich die ganze Zeit beleidigt. Sehr angenehm. Ja, aber es ist ja nicht nur bei den Spielen so. Auch jeder 10. Krypto-Investor nur ist weiblich. Das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, aber das sind scheinbar News auf jeden Fall. Und ich würde es auch mal abheften unter das Zeug ist irgendwie Technikkram, was schon weniger Frauen interessiert. Das Zeug ist irgendwie Risikokram. Und aber man könnte diese Bitcoins doch in rosa machen für Frauen. Genau, ja. Wahrscheinlich. Damit die interessanter finden, oder? Aber das ist ja sexistisch, wenn man das meint, dass das hier rosa für Frauen ist. Vielleicht sollte man in den Kindergärten schon Aufklärungskurse über Bitcoin investen machen, damit die Mädchen merken, dass das auch für sie ist. Ja, würde ich auch sagen. Woher wissen die eigentlich, dass nur jede zehnte Person, die Kryptowährung benutzt, weiblich ist? Es ist doch Kryptowährung. Ja, jetzt nicht mehr. Ja. Ich mache lieber Kryptozoologie. Nicht die noch mehr sagen, Politiker. Doch, noch mehr Politiker. Also es gab, ich dachte, das so von der Qualität her wäre das wirklich nicht Feminist. Das ist leider nicht besser geworden mit deinem Ton, Price. Einmal mit Profis, aber auch nur einmal. Nein, gut. Wir nennen ihn einfach Kanye-Preis, dann geht es. Ja. Ja, auf jeden Fall. Was kann ich denn, um die Situation zu verbessern? Ja, wie gesagt, alles ausmachen und ja, zur Not deinen Computer mal neu starten oder so, weiß ich nicht. Oh, shit. Okay, also auf jeden Fall, das ist jetzt hier nochmal der eigentliche Grund eigentlich, warum ich mir diese Debatte angeschaut hatte. Und zwar ging es doch nochmal um die Istanbul-Konvention. Das ist ja schon so ein Dauerthema hier von uns. Und deswegen hatte ich mich da überhaupt mal reinbegeben. Und das mit dem Herrn Laschet habe ich nur so beim also das, was wir uns gerade angeschaut hatten, habe ich eigentlich nur so im Durchschauen halt mich darüber gestolpert. Und jetzt wollte ich hier nochmal ein Antrag gewesen von den Grünen und von der SPD im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Und die Grünen und die SPD haben ja bis vor der letzten Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen noch die Regierung gestellt. Und jetzt kommen sie ja halt mit ihren Kernthemen hier wieder um die Ecke, nämlich was ist mit unseren Frauen, und da muss man doch noch mehr tun und da kann man noch nie genug tun und so weiter und so fort. Und da schauen wir jetzt einfach mal rein. Außerdem, weil diese Grünen Abgeordnete, ja, schaut sie euch einfach an. Herr Löttgen, gibt es weitere Wortmeldungen? Mir liegen hier keine weiteren Wortmeldungen mehr vor, dann hätten wir den Schluss der Aussprache erreicht. Und ich schließe die Aktuelle Stunde und rufe den Tagesordnungspunkt 5 neu auf. Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen in der Drucksache 2546, Neudruck. Istanbul-Konvention besser konsequent umsetzen, Mädchen und Frauen vor Gewalt schützen. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Grünen Frau Paul das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich hätte mir gewünscht, dass zu so einem wichtigen Thema wie der Umsetzung der Istanbul-Konvention und dem konsequenten Eintreten gegen geschlechtsspezifische Gewalt nicht alle das zum Anlass nehmen würden, zum vielleicht auch wohlverdienten Mittagessen zu gehen. Aber dass bei CDU und FDP sich die Reihen so sehr lichten, finde ich schon sehr schade. Das nur als Vorbemerkung. Ich gehöre ja nicht der SPD-Fraktion an. Und das wird man. Ich finde es auch schade, dass Sie darüber so höhnisch lachen. Es geht hier um ein sehr ernstes Thema. Es geht um Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Und Sie wollen sich offensichtlich nur darüber lustig machen, anstatt da ernsthaft darüber zu diskutieren. Das finde ich schade. Nun komme ich zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Geschlechtsspezifische Gewalt ist eine schwere Menschenrechtsverletzung und leider erleben Frauen und Mädchen geschlechtsbezogene Gewalt nach wie vor als ein leider alltägliches Phänomen. Und Gewalt, das muss man so deutlich sagen, schränkt Frauen und Mädchen nicht nur in ihrem Recht auf Gleichberechtigung und freier Entfaltung ein. Laut WHO ist Gewalt eines der größten Gesundheitsrisiken von Frauen weltweit. Und die Europäische Grundrechtsagentur hat in einer europaweiten Erhebung aus dem Jahr 2014 ermittelt, dass jede dritte Frau seit ihrem 15. Lebensjahr Opfer von physischer und/oder sexualisierter Gewalt geworden ist. Und dazu kommen noch die Erfahrungen alltäglichen Sexismus. Da muss man eigentlich gleich wieder reinhauen. In unterschiedlichen reinhauen und sagen, dass das halt eine völlig schwachsinnige Studie ist, die sie da zitiert. Die hatten wir hier schon mehrfach. Die Stammzuschauer können es nicht mehr hören, aber es werden in dieser Studie halt völlig sinnlos Tatbestände miteinander verrührt. Also Schubsen auf dem Schulhof praktisch mit sexueller Belästigung etc. Also eine von drei ist einfach, wird immer wieder wiederholt, ist aber Quatsch. Also wenn du von einer Geschlechtsgenossin oder von jemandem mit einem anderen Geschlecht auf dem Schulhof geschubst wirst, dann kommst du in dieser Gewaltstatistik, also kommst du dort unter. So, wow. In das gleiche Fach, in dem halt auch wurde schon mal sexuell belästigt, so ungefähr drin ist. Oder blutige Vergewaltigung. Also so, Schubsen ist dasselbe wie... Na, das nicht, aber so. Es ist in der gleichen Kategorie. Ja. Für diese Umfrage, nur um dieses Ergebnis 1 von 3 bringen zu können, weil das hat man ja hinterher wahrscheinlich sich dann schön gerechnet. Ja, was Sie jetzt, also ich werde das jetzt einfach mal zusammenfassen, weil wir brauchen das jetzt wirklich nicht uns angucken. Ja. Und also sie kommt jetzt noch mit der Dunkelfeldstudie aus Niedersachsen, die es da gegeben hat. Und Dunkelfeldstudie, ich meine, da muss man sowieso ein bisschen aufpassen, also wie da so die Methodik ist und so, weil irgendwas, was man jetzt nicht sieht, ne, also wo es keine Strafanzeigen gibt und so, darüber irgendwie eine Aussage zu treffen, aber das dreht sich natürlich auch wieder so hin, als wären das alles Tatsachen, dass nur so und so viel Prozent irgendwie von allen Straftaten irgendwie angezeigt werden. Und dann redet sie über Vergewaltigungsmythen, die es angeblich gibt. Da fallen mir direkt wieder die lange Liste von Dingen ein, wo sich unsere komplette Journalie dahinter gehängt hat und irgendwie das gepusht hat und sich hinterher herausgestellt hat, dass nichts dahinter war. Ich sage nur Kachelmann, ich sage nur Team Gina Lisa, ne, diese ganzen Sachen oder hier aus Amerika, die ganzen High-Profile-Geschichten, die hinterher zu Staub zerfallen sind mit UVA und Mattress Girl und diese ganzen Dinge. Aber das gibt's alles nicht, ne? Das ist alles hier Vergewaltigungsmythen, so von wegen, in Wahrheit ist das ja alles wahr, aber irgendwelche Leute meinen halt eben, dass da zu Unrecht irgendwie vorgegangen wird, aber das passiert ja überhaupt nie, nein, kommt nie vor. Ja, und also die nächste Rednerin nach ihr ist die Frau Schneider heißt sie, glaube ich, von der FDP, über die bin ich auch darauf gestoßen. Die hatte ja schon in der Vergangenheit, Susanne Schneider heißt sie, hatte sie als noch unter der alten Regierung, hatte sie ja diese Anfrage gestellt, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt für Männer, die Opfer von sexueller Gewalt werden. Und da kam ja dann bei raus, dass also damals die rot-grüne Landesregierung praktisch gesagt hat, so ja, die können sich ja obdachlos melden. So. Das ist dann halt die Möglichkeit, die haben. Einfach obdachlos melden und quasi ansonsten braucht man da nichts weiter machen. Und da haben sie noch irgendwas von Homosexuellen erzählt, um die man sich noch irgendwie kümmern müsste, aber ansonsten weiter ist denen da nichts so eingefallen. Und da will ja jetzt die jetzige Landesregierung, die schwarz-gelbe Landesregierung, will sich da ja jetzt auch dem Problem annehmen mit den Männern und da auch Unterstützungsmöglichkeiten bieten. Das sagt die Frau Schneider dann auch in ihrer Rede. Und bezieht sich halt eben auch darauf, dass es nicht nur Schutz von Frauen und Mädchen ist, um die man sich kümmern muss. Und dann haben wir noch einen Herrn von der AfD, der dann zum Schluss sich dazu noch zu Wort meldet. Die Rede fängt eigentlich ganz gut an. Er sagt, wie wir, glaube ich, auch schon mal gesagt haben, als wir die Istanbul-Konvention uns komplett durchgelesen haben, in einem früheren Sonderstream, sagt er, dass vieles davon, was da drin steht, eben darauf hinausläuft, dass irgendwelche Grünen Gender-Leute irgendwie ihre Posten gesichert haben. Das gibt da natürlich ein großes Oh und da in dem Plenum von den anderen Fraktionen. Aber das ist definitiv richtig. Also das kann man auf jeden Fall so festhalten. Und ja, aber dann leitet es halt so ein bisschen ja ins Zweifelhafte wieder ab mit dem Herrn von der AfD, der dann diese ganze Flüchtlingsdebatte da unbedingt jetzt führen will in dieser Besprechung von wegen, ja, hier und in den Frauen, die Frauenhäuser, da spricht überhaupt gar keiner mehr Deutsch von den Frauen, die da Schutz suchen, behauptet er dann irgendwie. Und das halte ich mal für ein bisschen weit hergeholt, auf jeden Fall. Also, ja. Das also, was ich auch noch wirklich super fand, war am Anfang von ihrer Rede, dass mit dem die größte Gefahr für die Gesundheit von Frauen und Mädchen oder eine der größten Gefahren ist die Gewalt laut der WHO. Da hätte ich gerne mal die Vergleichszahlen mit männlichen Menschen gesehen, inwieweit die vielleicht auch durch Gewalt gesundheitlich betroffen sein können. Ja, zumal Männer ja sowieso häufiger Gewaltopfer sind. Nein! Bist du Nazi oder was? Ja, scheinbar, ja. Aber die Frau Schneider ist wohl auch Nazi. Ja. Ach ja, Moment, ich wollte ja nochmal. Hier ist nämlich auch noch eine Dame von der CDU dabei und einfach nur mal, es ist egal, was sie sagt, einfach, es geht einfach nur darum, wie sie aussieht. Das war der von der AfD. Ja, genau. Schaut euch mal dieses fette Kreuz an. Das ist das größte Kreuz, was ihr in eurem Leben gesehen habt. Um den Hals von irgendjemandem, also bei mir glaube ich schon. Er ist schon dick aufgetragen. Ja. CDU halt. Ja, da sind wir am nächsten Punkt des Kulturkriegs angelangt. Ich weiß nicht, wie Spotify ist ja schon bekannt, denke ich. Ich weiß nicht, wie viele von euch das nutzen. Ich nutze es sehr gerne, weil ich großer Musikfan bin und einfach dieses, ich habe eigentlich praktisch alles, was es so gibt, auf Fingertipp verfügbar, finde ich ziemlich fantastisch. Und wie bei allem, was Spaß macht, kommen da auch jetzt wohl die üblichen Verdächtigen, nämlich eine Frauenrechtsgruppe und sagt zu Spotify, sie müssen folgende Künstler aus ihrem Portfolio entfernen, weil gegen die gibt es Vorwürfe des sexuellen Fehlverhaltens, unter anderem Eminem oder die Red Hot Chili Peppers. Also es handelt sich wirklich nur um Vorwürfe, da wurde noch nichts bewiesen? Hast du mitgekriegt, dass Eminem oder Anthony Kiedis oder irgendwer verurteilt worden ist? Nee, nicht wirklich. Also ich nicht. Auch Vorwürfe habe ich jetzt nicht wirklich. Nö, sind mir auch nicht bekannt. Aber gut, ich meine, wir kennen das Musikbusiness. Wenn wir jetzt da auch mit einem MeToo anfangen, wir wissen ja alle, was das Wort Groupie bedeutet zum Beispiel. Mhm. Und wir wissen auch, wie zum Beispiel Marianne Faithfull damals zu ihrer Plattenkarriere gekommen ist, indem sie mit allem gevögelt hat, was mich bei drei auf dem Baum war, bei den Stones und wo auch sonst. Ja. Ja, also können wir bitte, wir bitten euch, ihr müsst einen tieferen Blick auf die Künstler werfen, die ihr promotet. Erstmal promotet Spotify niemand. Das ist ein Service, wo ich gezielt nach Musik suchen oder hören kann. Das, was die haben, zwar so eine Startseite, wo dann irgendwie mir irgendein Scheißdreck angezeigt wird, aber das ist wie mit YouTube aktuell. Das benutzt ja wohl auch keiner wirklich. Hm. Oder Trends oder wie das da heißt. Ja. Ich finde es eine Frechheit, fangen wir dann an, die gesamte Kultur nach irgendwas zu durchsuchen und das wird dann alles ausgerissen und verbrannt oder was? Ja. Das ja. Ich, für das Gute. Ja, vor allem, es sind doch nicht die Lieder, die sexuell, und wenn Anthony Kiedis irgendeine Frau gegen ihren Willen irgendwie an die Brust gefasst hat, dann haben das doch nicht die, erstmal haben das die anderen Leute von den Chili Peppers nicht zu verantworten, dann hat das die Musik nicht zu verantworten, dann hat das der Text nicht zu verantworten, es sei denn, er ist wirklich dementsprechend, dass er zu irgendwas aufruft, aber das, da gibt es ja dann wieder andere Gesetze, die greifen. Ja, du darfst ja keine Hasspropaganda machen, außer du heißt Kollega oder irgend so ein anderer. Farid Bang. Ja gut, aber weißt du, wenn du das tust, dann hast du ja, gibst du ja den Weg frei, ja, für Leute, die halt eben, mit ihren Liedern Geld verdienen und so weiter. Du unterstützt ja, und das musst du ja alles abschneiden, das musst du ja alles austilgen, ausmerzen, ja. Nur die kleinste, Spur weiter. Anthony Kiedis oder Eminem werden echt Probleme kriegen, wenn die die Spotify-Einnahmen wegbrechen, glaube ich schon. Die werden demnächst wieder Burger wenden. Hat nicht Eminem jetzt auch ein Album gemacht, was komplett Virtue Signaling war? An die politisch korrekte Crowd. Ich hatte da gedacht, dass ich was gelesen habe in die Richtung, dachte mir da auch, ja, das ist jetzt bestimmt Hysterie von jemandem, der die Nase zu tief in das SJW-Phänomen gepackt hat. Aber dass der jetzt hier drin vorkommt, klar, wegen seinen anfänglichen Titeln und so. Aber das Ding ist halt, auf der einen Seite heißt es die ganze Zeit, ja, SJW, es nimmt niemand ernst, es ist alles nicht so schlimm und hin und her. Und hier hast du jetzt die Unternehmen, die dir die Musik zugänglich machen, die ein Kuratorium erhalten, die nach den Kriterien von SJWs ausgesucht werden. Und die Leute sagen, ja, tust du dich da nicht verrennen mit den SJWs? Ist es denn wirklich wichtig? Ist doch ein alter Hut. Natürlich sind die doof, aber keiner interessiert sich dafür. Ja, keiner interessiert sich dafür, während sie in einem Scheißdreckskuratorium hocken, während sie bei Nicht-Egal-Geld vom Staat bekommen, während sie hier jetzt Southern Poverty Law Center dran ist, was ja auch realitätsfremde Adorno Antonio Amadeo Stiftung ist. Also, Leute, so, wie lang soll man da noch zugucken? Also, wann ist es denn erreicht, dass man sagt, vielleicht ist irgendwo mal so eine Linie im Sand, die man ziehen möchte, wo man sagt, bis hierhin und nicht weiter, weil das wird so weitergehen. Also, spätestens, wenn sie unsere Anime-Titten zensieren. Ja. Also ich finde Musik dann doch durchaus schlimmer. Und vor allem, wer will das denn entscheiden? Ja. Ist Run to the Hills von Iron Maiden rassistisch oder Cultural Appropriation oder ist es einfach ein guter Track? Alles. Everything is sexist, everything is homophobic. Naja, keine Ahnung. Also es kommt mir auch immer wieder so vor, dass halt eben Zeitgeist entsprechend alles irgendwie nach Hate Speech und Hate Content durchforstet wird, damit man sich selbst dadurch eine Plattform geben kann. Ich meine, es macht ja dahingehend auch irgendwo Sinn, wenn du so eine kleine, unbedeutende Scheißgruppe bist, die halt eben, wo keiner einen Fick drauf gibt, dass du dann halt eben sagst, ah, Spotify, ihr habt da Künstler, ne, die machen halt, die sind respektlos gegenüber Frauen, die promotet ihr, ja, und das klebt an euch jetzt wie Scheiße, weil wir nämlich die ganze Zeit tagelang darüber rumschreien werden, solange bis ihr unserem Willen nachgebt, weil sonst leidet euer Ruf. Und ihr wollt doch nicht, dass euer Ruf leidet, oder? Ja. Dieser Mozart soll ja auch ein arger Frauenheld gewesen sein. Vielleicht sollte man da auch mal reinschauen, ob man den vielleicht aus der Musikgeschichte streicht. Also die Mondscheinsonate, so habe ich gelesen, war früher der allerderbste Schlüpfersprenger. Zum Beispiel, ja. Und jetzt hier noch die Top-Video-Game-Company Steam entfernt sexuell grafischen Inhalt. Noch nicht. Also letzte Woche wurden wohl einige Entwickler von bestimmten Spielen angeschrieben, die halt eben so Spiele veröffentlicht haben mit erotischem Inhalt für Erwachsene. Darunter war zum Beispiel Hunipop, was einige kennen könnten, ja. Aber auch andere, eher so Match-3 Visual Novel Spiele, wie zum Beispiel Tropical Liquor. Das ist auch so eins, das so ein bisschen wie Hunipop geartet ist, ne? Also halt Minigames und dann halt eben diese Hentai-Screens freispielen, ja. Und es war eine ziemlich plötzliche Entwicklung. Es war zuerst überhaupt nicht klar, wie und warum sich Steam so entschieden hat. Vor allem, weil sie sich darauf beruften, dass halt da Terms of Service für die Veröffentlichung nicht eingehalten wurden. Und zum Beispiel Hunidev, die Entwickler von Hunipop, hat das relativ verwirrt. Ganz einfach, weil es gab jetzt auch längere Zeit überhaupt kein Update zu den Terms of Service. Ja? Also wurde damit quasi schon der Beweggrund so ein bisschen angezweifelt. Und es gab dann andererseits wieder eine Gruppe, die halt so sagte, ja, das schreiben wir uns auf die Fahne. Moment, wo habe ich denn hier das auf? Genau, und zwar war das das National Center on Sexual Exploitation. die sagen jetzt, ja, durch unsere Kampagne, die wir gegen Steam gefahren haben, ist es jetzt dazu gekommen, dass sie sich dazu entschieden haben, grafischen Inhalt, also halt grafischen, pornografischen Inhalt aus den Spielen zu entfernen. Ja, da wurde den Entwicklern jetzt bis Ende Mai Zeit gegeben, um ihre Spiele zu zensieren. Interessant an der Sache ist vor allem, diese Spiele, die sind bereits zensiert. Also wenn man jetzt nicht gerade irgendwelche Erwachsenen-Patches heruntergeladen hat, hat man im Endeffekt meistens nur diese Screens, ja, mit den nackten Anime-Weibern drauf, wo dann zum Beispiel über den Geschlechtsseiten ein Häschen ist, oder es ist verpixelt, oder es ist auf eine andere Art und Weise zensiert. Ich glaube, bei Hunipop hatten sie dann Kleidung an, ja. Das Ganze führte dann zu so ein bisschen Aufruhr. Es wurde auch mal nachgefragt und es scheint alles nicht ganz so endgültig zu sein. Eine Antwort von Steam kam jetzt auch, und zwar, dass sie sich diese Spiele, die in der Kritik sind, von denen man halt eben dieses Zensieren fordert, dass sie diese nochmal reviewen möchten. Sie möchten sich diese nochmal ansehen. Ich habe die Vermutung, es wurde da eine Liste eingereicht und gesagt, diese Spiele hier sind alle sehr sexistisch, stellen Frauen auf eine sehr bedenkliche Art und Weise dar, schaut euch die mal an, ja, und dass dann halt Steam so unter Druck gesetzt wurde, zum Beispiel auch durch diese Dirty Dozen List von diesem National Center on Sexual Exploitation, ja, das ist so eine Liste, da setzen die halt eben Firmen drauf, die sich halt nicht darum kümmern, wenn zum Beispiel Frauen irgendwie abwertend dargestellt werden, ja. Na, auf jeden Fall soll sich jetzt die ganze Sache nochmal angesehen werden. Bedenklich finde ich das Ganze, weil Steam ja eigentlich eher mal so die Schiene gefahren hat, die Spiele, die jetzt bei uns veröffentlicht wurden, die sind okay, da muss man nichts dran machen, ne? Ich meine, du erinnerst dich ja auch nochmals damals bei Hunipop, als die ganzen SJWs und Gamergate-Gegner gesagt haben, nein, das darf man nicht veröffentlichen und wir werden es nicht greenlighten, wenn wir es irgendwie verhindern können, dann tun wir das und so. Dann hat Steam gesagt, nö, wird veröffentlicht, fertig, aus, ja. Und dass dann halt so ein 180 kommt und gesagt wird, alleine wegen Anschuldigungen schicken wir mal diese Mails raus. Das finde ich ziemlich ungut. Vor allem, weil es ja eher so diese kleineren Studios betrifft, die, wenn es jetzt zu einem Rechtsstreit kommen würden, könnten die sich auch nicht wirklich wie zum Beispiel, ja, ein Electronic Arts oder so werden, ne? Und es ist halt eben auch ein bisschen auffällig, dass es gerade so eher Spiele trifft mit so Anime-Stil, wo man jetzt auch zum Beispiel Argumentationen liest, ja, das sind kindlich anmutende Charaktere, ja, wobei es ja nun mal ein Stilmittel dieses Animes ist, dass Frauen halt besonders große Augen haben und große Köpfe und so weiter und so fort, und man dafür das Genre vielleicht auch ein bisschen verstehen muss. Natürlich, wenn das nicht der Fall ist, wirkt das Ganze ein bisschen, ja, merkwürdig, und dann könnte man sich vielleicht zu irgendwelchen Aussagen hinreißen lassen, wie zum Beispiel, dass es halt auch, dass es jugendgefährdend ist, ja, dass sie halt zu jung aussehen. Ich lese gerade im Chat, dass es noch andere Spiele getroffen hat. Das ist wahr. Ich habe jetzt nicht komplett alle Entwicklerstudios auf dem Schirm. Ich glaube, die aufzuzählen wird jetzt auch ein bisschen dauern. Es war jetzt halt nur auffällig, dass es halt vor allem diese etwas kleineren Studios getroffen hat mit Anime-Stil, ja. Und erwähnenswert an dieser Stelle ist vor allem auch noch, es gab jetzt schon eine Petition dazu. Viele Nutzer haben gesagt so, ja, sorry, aber wir mögen diese Spiele eigentlich ziemlich gerne. Was ihr da macht, ist scheiße. Und die hat jetzt innerhalb von nicht mal 24 Stunden 13.000 Unterschriften bekommen. Das finde ich schon ziemlich cool. Es ist auch irgendwie, finde ich, jetzt ein Zeichen, das aussagt, ja, wir haben keine Lust, dass ihr ständig über Videospiele rummault und dass ihr dann alles wegzensieren wollt. Der Jin Molten sagt gerade übrigens im Chat, dass es Honeypop jetzt hier für 2,49 gibt bei Humble Bundle. Das finde ich auch sehr interessant. Das ist ein guter Preis, ja. Ja, könnte man sich schon kaufen, wenn man so einen kleinen Entwickler unterstützen will, der ja unter Druck gerät. Das ist ja auch nicht nur ein Spiel mit schönen nackten Anime-Frauen, das hat auch einen gewissen eigenen Humor, der ganz ansprechend sein kann. Genau, DRM-frei und stinky. Das Ding ist halt, allein diese Kontroverse wird dazu führen, dass sich das Bild von den Videospielen ändert, weil in der Zukunft ein größeres Studio, wenn es dann ein Videospiel macht, sich genau überlegt, ob irgendwelche sexuellen Inhalte mit reinkommen oder nicht. Also wenn du jetzt einen Bösewicht hast, der eine Frau schlecht behandelt und schlägt, damit du weißt, das ist der Böse, gegen den kämpfe ich, ja, dann überlegen die sich so eine Szene zweimal, weil es bereits, ja, weil es halt ein finanzielles Risiko ist. Das heißt, ohne dass jetzt dieser Aufwand, der jetzt hier betrieben wird, selbst wenn am Ende Steam zurückrudert, ist es erstmal eine Unsicherheit für die Videospielbranche, die ja, das Bild von den Videospielen erstmal verändern wird. Also, ja. Ich meine, bei diesen Spielen steht ja auch der Sex an sich, also das ist ja ein Verkaufsargument, ganz klar, ja. Ich kann schon verstehen, wenn jemand jetzt zum Beispiel sagt, ja gut, bei Witcher ist es ja eher ein vernachlässigbares Element, es macht zwar die Welt realistischer, aber es steht nicht im Mittelpunkt, aber ich habe auch die Bedenken, dass es die Spieleindustrie dahingehend verändert, dass dann viele sagen, ja, im Zweifel lassen wir es halt weg, worunter dann halt eben auch, ja, einfach die Spielewelt leidet, ja, dass halt gesagt wird so, ja, es gibt da Leute, die stellen sich dann bei uns auf die Zehen, wenn wir eventuell eine Option ins Spiel einbauen, wo du deine Companions, wo du eine Romanze mit denen haben kannst, ja, oder wo du halt eben ein Witcher bist, der ein Frauenheld ist irgendwo, ja, und dann halt auch mit Fabelwesen schlafen kann und sowas alles. Ja? Das ist halt, ja, du hast auf jeden Fall recht, wenn du sagst, da leidet dann die Industrie im Ganzen drunter. Dieser Dreck, vermute ich, wird jetzt auch erstmal kleben bleiben. Aber die SJWs haben keine Macht und jeder, den ich kenne, der was zu denen zu sagen hat, der findet es ja erstmal lustig und sie haben keinen Einfluss. Und jeder sagt, ach komm, verschwend nicht deine Zeit. Aber warum interessiert dich das nur so? Die sind zwar in Musik, in der Musikbranche, in der Videospielbranche, in der Filmbranche aktiv, aber bei den Comics, bei Science Fiction, aber macht euch keinen Kopf. Das sieht nur so aus, als ob die da irgendwie versuchen, permanent irgendwie kulturelle Ereignisse mitzubestimmen und das Bild der Öffentlichkeit im Westen zu verändern. Das wirkt nur so. Also macht euch da mal keinen Kopf. Also. Und was? Was muss ich denn da lesen? Es ist nötig, die Freiheit des Wortes zu beschränken, um sie zu bewahren. Leonhard Seidel. Du spinnst. Sorry. Es ist nötig, die Freiheit des Wortes zu beschränken. Ich meine, ich verstehe, wenn man die Freiheit beschränkt, alles zu tun, was man will, um die Freiheit der Gesellschaft zu bewahren. Das verstehe ich. Ja? Dass man halt nicht losgeht und jemanden umschießt, weil er einen anderen eingebildeten Freund hat oder so oder was geklaut hat oder das ist mir völlig klar, dass man Freiheiten einschränken muss, um die Freiheit zu bewahren. Aber die Freiheit des Wortes beschränken, um sie zu bewahren, das ist für mich doch ziemlich braun. Ja, das ist, immer wenn ich sowas lese, weiß ich schon, da kommt dann diese Relativierung. Ja, aber es gibt ja Sprache, die schädlich ist und so. Und da kann ich immer nur wieder sagen, entweder alle Worte sind okay oder kein Wort ist in Ordnung. Entweder man kann alles sagen, weil wir in einer freien Gesellschaft leben, oder man kann es nicht, aber dann leben wir nicht in einer freien Gesellschaft. Ja, das ist auch wieder dieser Unterschied. Also ich finde diese ganzen Kategorien, diesen Gender-Scheiß, pansexuell, poly, Lando Calrissian ist jetzt pansexuell, habt ihr gehört? Das ist bestimmt total wichtig für die Filmreihe, ne? Ja, die ganzen Worte, ich will sie ihnen nicht verbieten. Die können die gerne nutzen. Sie dürfen sie nur nicht uns aufzwingen wollen. Aber diese Leute wollen Worte verbieten. Die wollen Worte beschränken, um die Freiheit zu bewahren. Fuck! Das ist eigentlich verfassungswidrig, was er da macht. Das geht gegen alles, was im Grundgesetz steht. Es gibt keine Zensur. Eine Zensur findet nicht statt. Was ist denn da jetzt die Aussage? Die wollen die AfD-Mitglieder rauswerfen. Genau, weil beim Schriftstellerverband, da ist zwar allgemein keine große Community da, aber das bisschen Community, was da ist, das halt mit Blockwarten zersetzt und also in den halt Institutionen, weil wenn du gut schreiben könntest, würdest du Bücher schreiben und nicht einen Schriftstellerverband leiten. Stopp mal das Scrollen bitte. Die Gegnerin des Antrags verweist darauf, dass die CSU in Teilen ebenfalls rassistisch und die AfD eine demokratisch gewählte Partei sei. Das sind die Gegner des Antrags. Okay. Da, keine weiteren Fragen. Ich meine, wenn das die Leute sind, die für die Demokratie im Schrift, dann sollte man vielleicht da wie den Echo einfach den Schriftstellerverband beenden. Was Neues machen. Sorry. Ja, hier haben wir auch mal wieder so einen Fall von merkwürdige SJW-News. Hatten wir vor einem Jahr, Dreivierteljahr, hatten wir mal einen Artikel, der gefordert hat, dass man Best Friend, also beste Freunde, dass man das als Begriff aus der Schule verbannt. Und jetzt hat das eine Schule tatsächlich gemacht. Und die Eltern sind entrüstet darüber. Und es ist halt in einem Kindergarten und in einem Kindergarten ist es jetzt verboten zu sagen, wir sind beste Freunde. Also... Ja. Ja, aber wenigstens Parents Outrage. Das letzte Mal, als wir das Thema hatten, ging es noch darum, dass die Schulen das als Regeln erlassen haben und jetzt sind wenigstens schon die Eltern angepisst davon. Es müsste noch viel lauter werden, dieses Angepisstsein von diesem ganzen Blödsinn. Also ich bin der Meinung, wir müssen beste Freunde verbieten, um beste Freunde zu bewahren. Genau. Okay. Stimmt. Wenn das eine funktioniert, funktioniert ja auch das andere. Kulturmarxismus! Ich bin zurück. Hey, und du klingst wie frisch gewaschen. Ja. Sehr gut. Ich bin auch ganz woanders wie vorhin. Oh Mann, man, Preis tut alles für den Stream. Ups, du Preis. Das Trinkwasserpreis-Debakel der deutschen Medien. Falsche Zahlen der Grünen. Na, worum geht's denn hier? Ja, die Grüne Bundestagsfraktion hat was behauptet, was den Preis vom Trinkwasser angeht, nämlich, dass der um mehr als 25% gestiegen sein soll. Und seit 2005 und das stimmt nicht. Aber diverse Medien haben das halt eben so aufgenommen, weil es von den Grünen gekommen ist und also halt von aus der Politik und andere Agenturen das dann gemeldet haben. Und sobald es dann erstmal eine Agentur irgendwie gemeldet hat, verbreitet sich das dann natürlich in sämtliche Medien, die das halt abonniert haben, die Agenturen. Und so ist das reingekommen. Und habe ich das oben richtig gelesen? Es stand noch extra an der Studie dran, dass man die nicht mit den Vorjahreswerten vergleichen kann, weil sie irgendwie die Erhebungsmodi geändert haben. Das war relativ weit oben. Ziemlich erster Absatz so. Da dieses mit dem Strich davor. Da. Aufgrund geänderter Auswertungskonzeption mit den Vorjahreswerten nicht vergleichbar. Ich meine, oh Mann. Tja. Lesekompetenz ist wichtige Kompetenz, Grüne. Vielleicht mal gucken, wen ihr da als nächstes als Referenten Trinkwasser einstellt. Ob der lesen kann. Ja, das Ding hat mich umgehauen, muss ich sagen. Wie kommt man auf so eine Überschrift? Wie bitte kommt... Das scheint gerade so ein Narrativ zu sein, was rumgeht. Ja, also ich habe auch irgendwelche, genau. Ich habe mehrere solche Postings in deutschen Medien und auch noch irgendwelche Bilder aus ganz Europa, irgendwie Schweden und so, mit von wegen Ramadan ein schwedischer Brauch und so. Das scheint gerade echt so eine Aktion irgendwie zu sein. Ja, Sie haben richtig gelesen. Der Ramadan ist ein alter deutscher Brauch, der hier schon länger verbreitet ist als das Oktoberfest. Ja, da dürften jetzt einige Zeitgenossen in Bayern die Stirn runzeln. Der Ramadan ist deutscher und mehr beheimatet in diesem, unserem Land, als vieles, was inzwischen als deutsche Kultur durchgeht. Da kann man schon fast nur noch mit dem Kopf schütteln. Halloween zum Beispiel oder Junggesellenabschiede. Was wohl Goethe, Schiller oder Rilke dazu sagen würden? Was? Allahu Akbar würden die wahrscheinlich sagen. Oh Mann, ey. Politiker, Islamkritiker und manche dauerfrustrierten Zeitgenossen diagnostizieren ja immer wieder gerne, dass der Islam oder die Muslime oder eben beides kein Teil Deutschlands seien. Gleichzeitig degradieren sie das christliche Kreuz zu einem Kultursymbol, um es politisch zu instrumentalisieren. Oh. Aber wo ist denn, ich verstehe nicht, wo erklärt er mir denn was, das mit warum Ramadan schon länger als das Oktoberfest? Darauf wird im Artikel auch nicht eingegangen. Das wird einfach nur so behauptet, damit man sich besser fühlen kann. Also ohne irgendwie an Fakten irgendwie. Man zieht sich nicht mal mehr irgendwie so kleine Community im, was weiß ich, in der schwäbischen, im schwäbischen Wald 1080 nach Christus oder so. Man zieht sich nicht so aus dem Hut, man guckt nicht nach, sondern man behauptet es einfach, stellt es in den Raum und go for it. Also, ja. Der Autor des Artikels hat unter anderem das Buch geschrieben, Neo-Moslems, Porträt einer deutschen Generation. Das sind 4 Euro. Man sollte schon zumindest mal eine Moschee von innen gesehen haben, die Glaubenswelt im Ansatz mal kennengelernt haben, um Urteile über Zugehörigkeiten zu fällen. Die islamische Glaubenspraxis hat in Deutschland längst ihre Heimat gefunden. Und wir deutschen Muslime freuen uns auf den Ramadan in unserem Deutschland. Das kann uns keiner in Abrede stellen. Warum soll ich denn was von... Ich nehme doch auch kein Heroin, um es mal von innen gesehen zu haben, um ganz böse zu sein. Ich habe eine Religion von innen gesehen, hat mir nicht gefallen, habe ich den Rücken gekehrt. Ihr funktioniert ja fast genauso. Warum sollte ich, also, ja, aber warum soll ich dann auch noch Krokodil nehmen? Also Mars, wir wissen ja, Religion ist Opium fürs Volk und du als typischer Atheist bist jetzt mal wieder Spielverderber, kostenloses Opium und du sagst, nee, nein, Quatsch. Genau, mach doch mal den interopialen Dialog hier bitte. Genau. Du musst deine Opiatophobie ablegen. Das Opium ist erst an die Schulen und in die Kindergärten, dann wird auch alles gut. Naja, aber mit Ramadan, guter alter deutscher Brauch, was mir da einfällt, ist die Moschee in München, die während des Kalten Krieges stark finanziell unterstützt worden ist von den Geheimdiensten, was als Sprungbrett der salafistischen Bewegung in komplett Europa gilt, als man sich mit den Mujahidin zusammengetan hat, um gegen die Sowjetunion einen heiligen Krieg auszurufen. So. Aha, und du meinst Rambo 3. Ja, genau. Und da hat man halt in München eine Moschee gehabt, die man halt stark mit Geld unterbuttert hat und dann auch halt Leute, die halt hin und her gereist sind, halt auch ein bisschen durchgefüttert hat. So. Und eine von den wichtigsten Moscheen tatsächlich, also steht in Deutschland, also die in München halt, weil die für europäische Muslime relativ wichtig ist und sehr viele Strukturen geschaffen haben, die halt wir heute als Islamisierung wahrnehmen können, die wir selber finanziert haben im Krieg gegen die Sowjetunion. So, ja. Ich find's klasse. Und weil wir schon beim Thema sind, haben wir hier noch den Bayerischen Rundfunk, der uns hilft, unseren muslimischen Freunden im Ramadan beizustehen. Es ist ein netter kleiner Guide. Ja? Man kriegt zum Beispiel gesagt, dass man mit Ramadan Mubarak oder Ramadan Karim die Leute begrüßt, ja, oder ähnliches. Und dann kommt man gleich zu den Sachen, die man nicht tun soll. Also wenn jetzt zum Beispiel morgens der Kollege auftaucht, soll man zu ihm nicht sagen, ey, hat dich gerade ein Lastwagen überrollt, du siehst ja mega fertig aus. Ist das schon ein Shitlord, der den Artikel schreibt? Ist das ja da ein Lastwagen, der einen überrollt? Oh ja. Oh Gott, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, das ist richtig übel. Lastwagen sind schon so ein zentraler Punkt für den Muslimen. Hey, hat dich gerade einen Lastwagen überrollt? Das sage ich morgen zu allen Leuten, die ich treffe. Okay. Und in der Kantine darf man ganz normal essen, auch wenn der Muslim daneben sitzt mit Knurren im Magen. Also ja, das hat die Bild-Zeitung ein bisschen anders gemeint, auf jeden Fall. Das ist mir nämlich diese Woche auch untergekommen, dass der Ramadan-Knigge von der Bild-Zeitung, die hat gemeint, dass man nicht vor den Muslimen essen soll. Und fangt bitte bloß keine Diskussion über den Sinn des Fastens an. Darauf herumzureiten, dass der arme Muslim jetzt hungern muss, kommt eher schlecht an. Sogar Trinken ist während des Ramadan verboten, tagsüber verboten. Das klingt krass, aber es gehört eben zur spirituellen Disziplin dazu. Also fang nicht an, Studien rauszugraben, dass der Mensch doch mindestens 3 Liter am Tag trinken muss. Du fucking white, cis, hetero, male, mansplaining. Das ist ja auch nur diese beschissene Atheisten-Logik da. Das ist ja überhaupt nichts Vernünftiges. Das ist ja keine Religion. Also bitte. Und man soll doch auch mal zum Fastenbrechen einladen. Alle Gerichte, die halal sind, sind erlaubt. Ist doch super, oder? Wenn ich Ramadan höre, muss ich sowieso mal brechen. Von daher. Wundert euch nicht, wenn euch mal ein dezenter Mundgeruch entgegenschlägt. Das ist eben der Nebeneffekt, wenn man den ganzen Tag nichts isst und trinkt. Ach, und noch was. Beim Fasten geht es auch um innere Besinnung und Reinigung. Also erspart euch den dreckigen Witz, den ihr sonst vielleicht raushauen würdet. Top. Ja, das hat die Bild-Zeitung auch gemeint. Man soll sich bitte Witze verkneifen. Hört sich nach einer sehr lustigen Religion an. Mhm. So eine ich überlege jetzt auch schon die ganze Zeit, ob ich nicht vielleicht doch morgen mal in eine Moschee gehe und mir das angucke. Ja, überlegt euch nur mal diese Bereicherung. Also ich finde es unglaublich bereichernd. Ja, wenn ich einen dummen Witz mache und mir dann jemand einen schiefen Blick zuwirft, so, ich finde es voll gut, so, das gefällt mir. Also, ich stehe darauf. Die totale Freiheit vor allen Dingen. Also, ja. Das ist so unglaublich liberal. Also, kann ich mir auch noch eine Scheibe von abschneiden. Ich finde es klasse. Heute ist ja auch Draw Mohammed Day. Also, sollen wir eigentlich noch Paint aufmachen? Ah, apropos Draw Mohammed. In China sind etwa 1 Million Muslime in Umerziehungslagern. Und in der Regel wissen die Leute nicht, warum sie in das Lager interniert werden. Und man geht aber davon aus, dass 98% der Menschen danach geheilt sind von ihrem Muslimsein. Und die werden gezwungen, Alkohol zu trinken und Schweinefleisch zu essen und so Sachen wie 5 Stunden lang dastehen und dann Isolationshaft, wenn du dich hinsetzt oder wenn du halt abknickst. Und ja, China hat da andere Ideen, wie man mit Religion umgeht. Also man hat ja da etwa 65 Millionen Muslime innerhalb von China. Also das ist eine Minderheit, aber 65 Millionen Menschen ist halt eine große Minderheit, weil halt China einfach größer ist. Und ja, Menschenrechte in China werden hochgehalten und gefeiert. Tja, ich frage mich gerade, ob spirituelle Disziplin tatsächlich ein Codewort für Wahnsinn ist. Ja, die Region Xinjiang ist die westlichste Region von China. Und neben Tibet, was ja sehr oft erwähnt wird als eine in Anführungszeichen autonome Region von China, wo es immer wieder Probleme mit der Zentralregierung gibt. In Xinjiang ist es halt sehr ähnlich. Und China fährt ja gerade das riesige Infrastrukturprojekt One Belt, One Road. Und gerade in Xinjiang werden sehr viele Infrastrukturmaßnahmen gerade gemacht. Und deswegen sind die Chinesen da besonders bedacht darauf, dass sie die Leute doch eher umerziehen, bevor die da irgendwelche Infrastrukturmaßnahmen gefährden, aus welchen Gründen auch immer. Ja, erinnert ihr euch noch an Evergreen State College? Brett Weinstein ist da das Stichwort, glaube ich, heißt der, ne? Weinstein. Der hat auch einen Bruder, der heißt so ähnlich. Mit Nachnamen vor allem. Ja. Ja, da war ja die Geschichte, dass dieser Mr. Weinstein hat sich gegen einen geplanten Tag der Abwesenheit gewendet. Das war eine Veranstaltung, die das College durchführen wollte. An diesem Tag sollten alle Weißen der Uni fernbleiben. Und er hat gesagt, so ähnlich wie Jordan Peterson, nö, den Blödsinn will ich nicht mitmachen. Und dann gab es Tumult und er ist bedroht worden und er und seine Frau sind bedroht worden und die Offiziellen hin und her, rauf und runter, der ist dann da weg. Ja, und es geht weiter, nämlich dieses Jahr gibt es dann einen 3-tägigen Day of Absence an dieser Schule, wo keine weißen Menschen zugelassen wird. Das ist ein antirassistischer Workshop auf dem Campus und da sind nur People of Color zugelassen. Finde ich klasse. Endlich machen die was gegen Rassismus. Also müsste ich das nur mal vorstellen, man macht einen Anti-Mord-Tag. Schwarze, was 11% der Bevölkerung in den USA stellen und 50% der Morde begehen. So, macht man einen Anti-Mord-Tag und potenzielle Mörder bleiben der Schule fern. So. Das wäre doch auch eine Idee. So, für die Wertschätzung des Lebens. So. Sowas wäre dann nicht in Ordnung, aber hier, das ist in Ordnung, weil es halt gegen Weiße geht. So. Ja, das war es eigentlich schon. Das war nochmal so ein Update, wie das in Amerika so weitergeht. Ja, die fahren halt die ideologische Argumentation, dass sie sagen, so und so viel Tausende von Jahren oder Hunderte von Jahren oder was auch immer wurden die Leute unterdrückt und deswegen müssen jetzt die anderen Leute freiwillig verzichten und einen Schritt zurücktreten, und um irgendwie Gleichheit wiederherzustellen. Ja, ne? Uni Köln verbietet Bauarbeitern das Tragen von Thor-Steiner-Shirts. Ja, da hat es eine kleine Kontroverse gegeben an der Uni Köln. Und zwar, wie an vielen Unis gibt es sehr viele Bauarbeiten und da hat man Bauarbeiter. Und ja, da gab es jetzt einige Bauarbeiter, die T-Shirts getragen haben von jetzt nicht direkt angreifbaren Bands, so wie Lanzer oder sowas, aber halt auch von anderen Bands wie Ragnarok oder Thor Steiner oder anderen auch teilweise skandinavischen Rock- oder Metal-Bands, die halt auch... Moment mal, Thor Steiner ist ein Klamottenlabel, keine Band. Ja, das kommt noch dazu. Ja, also Alpha Industries wäre ja eine andere Klamottenmarke, die man nennen könnte, die halt im gewissen Umfeld halt mit so Sachen assoziiert wird. Das wird jetzt in der Überschrift genannt, aber es geht halt nicht nur um diese T-Shirts, sondern halt alle T-Shirts, die halt irgendwelche Symbole wie Runen oder sowas haben, was ja bei manchen skandinavischen Metal-Bands einfach so auf den T-Shirts drauf ist. Und ja, die Bauträgergesellschaften haben sich dem gefügt und haben halt die Anweisung rausgegeben, dass halt nur noch neutrale Klamotten getragen werden dürfen an ihre Arbeiter. Und ja, ich finde, das ist einfach nur ein interessanter Fall, wie halt die Sache vom Campus quasi überschwappt. Nur weil die Leute halt auf dem Campus arbeiten, dürfen die bestimmte Klamotten nicht mehr tragen. Ja. Ja, du musst doch vielleicht dazu sagen, passiert ist das ja nicht, weil aus der hohlen Luft sich die Uni gedacht hat, wir müssen was gegen Nazi-Shirts machen. Passiert ist das, weil ein paar aufrichtige Rebellen von der ASTA das gesehen haben, dass da fragwürdige T-Shirts getragen wurden. Die haben das sofort dem Genossen Mielke gemeldet und der Genosse Mielke hat dann mit der Leitung der staatlichen Universität der DDR telefoniert, damit das passiert. Also es waren wieder die typischen Outrage-Arschlöcher, sag ich jetzt mal ganz umfassend. Es war nicht eine Mehrheit der Universitätsangestellten, es war nicht eine Mehrheit der Studierenden, es war nichts dergleichen. Es waren drei Leute mit pinken Haaren und irgendwie sowas Großes, Undefinierbares mit Blauen. Ja, wobei ich aber schon glaube, dass die Leute, die sich den Kram anziehen, sich durchaus bewusst sind, wie das wirkt. Also, so wie Daniel Wafra, meinst du? Na, hat der Thor Steiner Sachen an? Nö, aber Bursum, das würde ja auch darunter fallen. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich finde, dass jemand ein T-Shirt tragen darf, solange keine verbotenen Symbole drauf sind. Punkt. Ende aus. Weil sonst fangen wir da doch die gleiche Geschichte an wie bei Worten, bei Symbolen. Dass wir dann das und das und dann dürfen keine germanischen Runen mehr verwendet werden, weil die hatten die Nazis auch schon mal und so. Das ist doch Quatsch. Tja, ich habe vor dem Stream auch über diese Nachrichtenmeldung noch mit einer Bekannten gesprochen und die meinte etwas so nach dem Motto, so ja, es ist bestimmt irgendeine Frau gewesen, die halt meinte, so ja, die Bauarbeiter sollen doch bitte mal alle ihre T-Shirts ausziehen, so wie in der ehemaligen Coca-Cola-Leitwerbung. So denken Frauen, hab das wieder gesehen, anekdotische Evidenz ist die beste Evidenz. Ah, hier wirft jemand im Chat, der Helmut Karl Bernhard von Molke sagt, Che Guevara-T-Shirts sind weiterhin erlaubt, wahrscheinlich. Ja, das ist sicherlich. Das ist dann auch wieder die andere Seite, ja? Weil da müsste man da auch gucken. Ja, ja, aber ich sag mal speziell dieses Thor Steiner-Ding, also weiß ich nicht. Ich würde auch eher was von Storch Heiner anziehen. Ja, eben, ja. Klar, aber ich kämpfe auch für die freie Meinungsäußerung von Leuten, die ich total bekloppt finde, weil das anders nicht geht, weil man ja, Meinungsäußerung Dingen, sonst nicht frei halten kann. Also das Letzte, was ich auch irgendwie gehört hatte, ist, diese Thor Steiner Firma sowieso von unserem saudischen Investor irgendwie gekauft worden, was ich besonders lustig finde. Tja. Ich meine, wenn jemand mit einem Constable-T-Shirt rumläuft, das finde ich ja das Geilste irgendwie. Wo du halt dann irgendwie, wo sie das dann falsch geschrieben haben, damit du, wenn du die Jacke drüber ziehst, dass da NSDA steht. Hm. Unglaublich, ey. Ja, das ist, ja gut, ich meine, so bestimmte Klamottenmarken, die, wir haben jetzt schon so ein paar genannt, haben ja bestimmte Konnotationen. Aber generell, ich würde mich auch der Lidia anschließen, wenn es keine verbotenen Symbole sind, dann sollte alles erlaubt sein. Und wir reden ja hier nicht von einem Professor, der während einer Vorlesung diese Sache getragen hat, sondern von Bauarbeitern, die halt irgendwie am Arbeiten sind, körperlich. Naja. Ich hatte früher oft Arbeit, weil Spiele laden oft so Warhammer-T-Shirts an. Also nicht, weil ich bei, es war kein Warhammer-Laden, aber man hat die Dinger mal irgendwie umsonst dazu gekriegt. Hatte ich eins, da stand hinten drauf, lass die Galaxis brennen. Damit bin ich gerne abends weggegangen. Hab mir dann überlegt, wie gucken die Leute da, gucken, sehen die Rückseite von meinem Hemd und denken sich, ach du meine Scheiße, was geht hier ab? Darf ich sie ja auch nicht mehr auf einer Baustelle tragen. Ich arbeite nicht mit den Schülern, sondern gegen sie. Ja, OPEX kann heute leider nicht da sein. Prügelnde Kinder, überforderte Schulleiter und marode Gebäude. Drei Lehrer erzählen, warum sie ihren Beruf wieder aufgegeben haben. Ja, wir brauchen mehr positive. Das war von Abel. Ich weiß nicht, Abel hatte, glaube ich, kurze Abwesenheit bekundet. Aber ich habe den Artikel auch gelesen. Also wir können da gerne mal... Es geht halt, wie gesagt, um drei Lehrer, die verschiedene Typen Lehrer, die praktisch mit Elan in den Beruf gestartet sind, beziehungsweise auch der eine ist über den zweiten Bildungsweg reingekommen. Ah, da ist Abel auch wieder. Hallo, Kinder. Du hast den eingereicht, du kannst das sicher viel besser erklären als ich. Ich war gerade dabei zu erzählen, dass hier Lehrer aus verschiedenen Gründen aufgehört haben zu unterrichten. Man könnte sich fast mal das zur Aufgabe machen, diese ganzen Brandbriefe zusammenzuführen, weil so gefühlt haben wir eigentlich so einen Aufschrei von dem Lehrer alle 4-5 Wochen oder so vergehen und dann hast du irgendwo in irgendeiner Zeitung so einen Brief und speziell in dem Artikel kommt jetzt halt auch nichts allzu Neues. Also das meiste ist bekannt und irgendwie habe ich das Gefühl, fehlt das innerhalb der Gesellschaft es fehlt daran, dass man einfach härtere Daten dahinter hat, dass man das mal sammelt, weil es kann nicht sein, dass die Schulleiter kapitulieren, dass du als Lehrer angegriffen wirst, dass du prügelnde Schüler hast, die sich die ganze Zeit untereinander prügeln und dass du halt einfach die Leute hast, die einfach nur vom Idealismus getrieben in dem Beruf bleiben und dass die Gesellschaft selber da einfach nicht mehr weiter weiß. Also, dass sie einfach sich nicht darum kümmert, dass das Fundament von unserem Erfolg, von unserer Größe, von unserer Stärke, eine ordentliche Bildung, dass dieses Fundament kaputt gemacht wird. Also, dass man es verkommen lässt, so. Und wir kennen das ja von unserer Bundesregierung, von unserem Merkel, vom Merkel, nicht Regime, aber von der Zeit, der wir jetzt unter Merkel stehen, dass man eigentlich nur dann reagiert, wenn es brennt. Und so gefühlt brennt es in der Schule schon längere Zeit. Also zum Beispiel psychologische Schuldienste, die unterscheiden auch zwischen Schulsystem früher und Schulsystem heute. Also die haben ein unterschiedliches Wahrnehmen von dem Schulsystem. Die sagen, dass das Schulsystem sich komplett geändert hat und das auffälliges Verhalten, was früher halt selten war, dass es halt zur Norm wird. Und auf lange Zeit ist es einfach ungut, wenn man sich selber den Ast absägt, auf dem die Gesellschaft hockt. So. Ja, und der Artikel selber ist natürlich auch interessant, weil es halt mal wieder ein Brandbrief ist, Brandbriefe von Lehrern, aber ja, wie viele Brandbriefe wollen wir denn lesen? So, wann sagen wir, es kann doch nicht sein, dass man an sowas Essentiellem spart wie Schule und dann später sagt, wir haben Fachkräftemangel. So, das ist keine Logik aufgrund der eine Gesellschaft ordentlich funktionieren kann. Also nicht auf Dauer. Und es ist ja auch so ein Virtue-Signaling-Ding mit drin. Also es geht ja hier auch um Inklusion, also diese, dass behinderte und nicht behinderte Menschen auf der gleichen Schule lernen dürfen, etc. pp. Und das ist halt auch so ein Projekt, das rein von Fifis und Altruismus, was auch immer, Menschenliebe geboren wurde, aber das halt weder eine finanzielle Abdeckung hat, dass die Schulen das leisten können, noch hat man irgendwie überlegt, welche Nachteile könnte das für die anderen Schüler haben. Und wenn du irgendwie 5 Schüler mit Betreuungsbedarf in deiner Klasse hast, da haben die anderen gelitten in dem Fall. Und wir hatten in Deutschland ein umfassendes Netz an Förder- und Sonderschulen, die speziell darauf ausgerichtet waren, solche Menschen halt so gut wie möglich zu fördern. Und nur aus diesem typischen, ja, das ist Diskriminierung, wenn ich in der gleichen Schule etc. pp., aus sowas haben wir das weggetan zugunsten von einem System, was noch mehr Druck auf die eh schon belasteten Lehrer ausübt. So ein Kackdreck. Also es tut mir leid, dass ich so zynisch darüber reden muss, aber wenn Inklusion, dann muss das ganz anders geplant und viel besser durchgeführt werden. Dann hätte man vielleicht gesagt, okay, wir legen die Sonderschulen und die normalen Schulen örtlich zusammen, damit die im gleichen Gebäude sind, damit die sich in der Pause sehen, wie auch immer. Aber halt so einfach zu sagen, okay, ihr könnt es jetzt alle, wir schaffen das, wir klatschen euch da jetzt mal Klassen zusammen, um die ihr euch irgendwie kümmern sollt, das ist doch alles Blödsinn. Ja. Die Probleme in der Schule sind schon so alt, wenn ich mich an meine eigene Schulzeit zurückerinnere, die jetzt auch schon ein bisschen was zurückliegt. Also solche gesellschaftlichen Probleme hatten wir nicht, großartig, teilweise schon, aber die haben sich halt nicht unbedingt im Unterricht zugetragen, sondern halt außerhalb des Unterrichts. Aber was halt auch ein sehr großes Problem war, waren halt immer die ganzen Bildungsreformen, die Änderungen des Curriculums und der krasse Unterrichtsausfall. Ich kann mich an Jahre erinnern, wo ich, keine Ahnung, jede Woche 2-3 Stunden hatte, die einfach regelmäßig ausfielen, wo quasi ich meinen Stundenplan reinschreiben konnte, hier frei. Ja, und das ist schon sehr lange her und die Situation scheint sich ja überhaupt nicht verbessert zu haben. Vor allem scheinen ja auch sehr viele Lehrer die Frühverrentungsregelungen genutzt zu haben, die vor ein paar Jahren eingeführt wurde. Und da hat sich auch die Personalqualität vielleicht nicht unbedingt verbessert durch. Und generell würde ich auch behaupten, dass man die Behinderten vielleicht auch einfach zu Funk schickt. Also, das wäre doch auch eine gute Lösung. Die sind ja jetzt schon dort und dort könnten die inklusiert werden. Also. Ach komm, jetzt lach doch mal. Susi, nimm dem Reik nicht den Löffel weg. Susi, lass das. Der Reik hat den Löffel zuerst gehabt, Susi. Ja, und hier Schwefeldioxidemissionen nach Quellenkategorien. Das ist eine Grafik, die uns zeigt, wie viel Dioxid in der Luft ist. Und irgendwie haben wir ja in der letzten Zeit eine Berichterstattung, die sehr dicht ist, was Dioxid angeht. Und irgendwie kann ich die Berichterstattung und dieses Diagramm nicht in Einklang bringen mit, also so. Ganz rechts ist 2015, ganz links ist 1990 und seit 2 Jahren haben wir viel Dioxid-Kontroverse. Und ich finde die Grafik einfach super cool. So, wenn man so eine Grafik im Kopf hat, sich dann die Medien anguckt und den Zirkus, den man drumherum tanzt, ich finde es klasse. Also. Ja. Ich hätte gern die nächsten 20 Jahre vor 1990, also 70 bis 90, hätte ich auch gerne, aber das würde nicht vertikal wahrscheinlich auf der Skala passen. Eigentlich. Ja, 5-mal höher. Also. Ja, ursprünglich war es mal angedacht, dass der Hartz IV darüber berechnet wird, was das unterste Fünftel, also die untersten 20% der Gesellschaft verdienen. Und mittlerweile macht man die untersten 15% und man macht es, weil der Steuerfreibetrag in diesen Einkommensschichten steigen würde, um Also wenn man die alte Regelung einhalten würde, dann hätten viele Menschen Steuerfreibeträge frei. Und deswegen gibt man den Hartz-IV-Menschen weniger, wie das mal ursprünglich gedacht war. Und man spart mit diesem Herunterrechnen 25 Milliarden Euro. Und niemandem hier in unserer Gesellschaft wird etwas weggenommen. Und ich finde es klasse. So. Nee, du siehst das falsch, Emil. Die haben einfach sind mit der Zeit gegangen und haben progressive Methoden angewendet. Das heißt, das Ergebnis ist vorher fest. So viel wollen wir denen geben. Und jetzt schaut mal, dass dieser Warenkorb auch dazu passt. Ja. Ganz einfach. Naja, also ich würde nicht sagen, dass es progressiv ist. Ich würde eher sagen, dass es neoliberal ist. Aber ich meine, Definition. Show me the fucking difference. Ach so. Genau. Nee, ach so, ja gut, die Progressiven sind eher links und die Neoliberalen eher. Aber die beten im Endeffekt den gleichen Götzen an. Also nur kurze Fragen. Also die ganze Berechnung, wie die Lebenshaltungskosten vor allem im Nahrungsmittelbereich sind, werden ja immer sehr angegriffen. Geht es hier auch konkret darum oder wo werden die 25 Milliarden konkret gespart? Dass man anstatt 20% die untersten 15% der Gesellschaft als Berechnungsgrundlage für den Hartz-IV-Satz nimmt. Okay, aber das Hartz-IV soll ja das Existenzminimum abdecken. Und das ist definiert über wie viel die untersten 20 beziehungsweise 15% verdienen. Okay, ja, also, gut, danke. Bitte. Und Sigmar Gabriel im Aufschwung. Und er hat sich ja damals, als er noch Politiker war, kartellrechtlich damit befasst, ob Siemens und wie heißt noch gleich die französische Firma, dass halt Siemens nicht fusionieren darf. Und er hat sich damals für eine Fusion ausgesprochen und in diesem Betrieb wird er jetzt dann Aufsichtsrat, also im Verwaltungsrat an Posten bekommen. Und es ging um die Fusion von Siemens und Alstom, damit deutsch-französische Bahnbauer zusammenkommen. Und jetzt hat Herr Sigmar endlich dann seine Karenzzeit dann auch ausgesetzt und kann dann leitende Tätigkeiten innerhalb dieses Konzerns übernehmen, dessen Fusion er mitbegleitet hat. Und ich finde das eine wunderbare Nachricht. So, das ist richtig schön. Also ja, da habt ihr es. So. Willst du etwa sagen, er ist der Genosse der Bosse? Ja. Ja, da gab es ja noch jemand anders. Der hat vor kurzem wieder geheiratet. Jetzt muss Audi bald sein Symbol anpassen, habe ich den Eindruck. Eine Sache noch zu dem Deal wollte ich sagen, kartellrechtlich wäre das sehr bedenklich gewesen. Allerdings im europäischen Binnenmarkt hat man ja andere Referenzwerte, was die Marktgröße und was eine marktbeherrschende Stellung angeht. Und nur deswegen konnte dieser Deal überhaupt zustande kommen. Nur so nebenbei. Okay, hier mal wieder ein Artikel über Shahak Shapira, so wie es aussieht. Ja, hier geht es darum, dass die Aktion von Böhmermann dazu geführt hat, dass Menschen in den Korb der Neurechten geworfen werden, die da nicht reingehören. Und dass genau das den Neurechten hilft, weil man die Kategorien größer zieht, wie sie tatsächlich sind. Und das ist halt sich selber in den Fuß schießen, während man drauf rumkaut. Weil wenn Roland Tichy oder Achse des Guten oder Dusan Wegner auf derselben Stufe wie Rechtsradikale sind und du Neonazis am Start hast und das alles umrührst und in einen Topf packst, dann ist es halt der Sache nicht dienlich, weil was denken sich die Leute, wenn sie lesen, dass Roland Tichy Neonazi sein soll und so. Also, ja. Und ich fand es halt spannend, dass es von den Ruhrbaronen kommt. Also, ja. Die haben ja auch schon mal einen Gamergate-Artikel gedruckt. Das sind eh Nazis. Ja, bleiben wir beim Herrn Böhmermann. Der Herr Böhmermann hat ja im Rahmen seiner Sendung einmal ein sogenanntes Schmähgedicht gegen Erdogan aufgelistet, wo er quasi gesagt hat, okay, jetzt zeigen wir mal, was die Grenzen überschreiten würde, und hat dann halt verschiedene Sachen gesagt. Und der Erdogan, der ist halt, es gibt zwei Prozesse, die da anhänglich sind. Einerseits gibt es den strafrechtlichen Prozess, der ist eingestellt worden, und der Paragraph der sogenannten Majestätsbeleidigung wurde ja auch Anfang des Jahres außer Kraft gesetzt. Aber es gibt halt immer noch die privatrechtliche Klage vom Herrn Erdogan als Privatperson gegen die Privatperson Böhmermann wegen Beleidigung. Und da wurde jetzt im Berufungsgericht quasi im Endeffekt Recht gegeben, dass der Rahmen der Sendung nicht ausreichend ist, um das als Satire zu kennzeichnen. Dass, obwohl der Rahmen der Sendung, es wurde ja extra sogar gesagt, hier, jetzt sagen wir, was man normalerweise nicht sagen dürfte. Ja, und es wurde sich im Verfahren auch darauf berufen, dass es einen pädagogischen Ansatz hätte, dass man halt das aufzeigen wollte, wie das ist, und das Gericht hat halt diesen Rahmen nicht akzeptiert und deswegen in Berufung jetzt dem Herrn Erdogan Recht gegeben, mit der Konsequenz, dass der Böhmermann halt weiterhin diese Sachen nicht nochmal selber aussprechen darf. Es ist deswegen besonders interessant, weil der Rahmen der Satire wird ja vorgegeben, und demgegenüber stehen die Persönlichkeitsrechte, die Ehrverletzungen und die anderen Sachen, und explizit, dass auf sexuelle Neigungen eingegangen wurde, hat das Gericht besonders stark gewertet, und deswegen wurde die persönliche die Persönlichkeitsrechte wurden höher gewertet, und also der Rahmen der Satire-Sendung hat nicht ausgereicht, um diesen sexuellen Witz zu rechtfertigen. Das war der Knackpunkt an der ganzen Sache, so wie ich es interpretiere. Ja, willkommen in Deutschland. So, hier haben wir einen Artikel von Jan Fleischhauer. Gut, der ist natürlich gefärbt, aber das ist mal ein Artikel, der nicht das übliche Böhmermann Klakör, bla bla in Textform macht, sondern der gibt dem mal halt so ein bisschen Kontra auch, und deswegen einfach nur mal als Leseempfehlung. Ich meine, unsere Meinung zu dem Fall ist ja klar. Obwohl ich es nicht gut finde, dass er Böhmermann mit Reinhard May auf eine Stufe stellt. Ja, ich meine Jan Fleischhauer. Ich habe es ja gesagt, mit Vorsicht zu genießen, aber immerhin gibt es irgendjemanden, der halt in den etwas verbreiteten Medien dann doch mal darüber spricht, wie die Sache wirklich aussieht oder zumindest andeutet, wie es aussieht. Ja, eine Klage, die öffentlich-rechtliche ins Wanken bringen könnte. Hier geht es um die Rundfunkgebühr. Explizit hat hier Sixt und mehrere Privatpersonen haben halt gegen die Rundfunkgebühr geklagt, und das wird jetzt in der nächsten Zeit entschieden werden. Und so wie die Klage eingereicht wurde, war es halt nicht der übliche Empörungs-, nicht genug Qualität etc. pp. Bei den ganzen ehemaligen GEZ-Klagen war das ja immer der Haupttenor, und deswegen wurden die meisten Klagen auch abgelehnt. Aber jetzt klagen nicht nur Privatleute, sondern auch Unternehmen dagegen, gegen diese sogenannte Haushaltsabgabe, dass auch wenn man gar kein Endgerät hat, dass man trotzdem diese Abgabe zahlen muss, was ja Unternehmen auch tangiert. Und tatsächlich ist es nicht so ganz klar, wie da entschieden werden wird. Man kann davon ausgehen, da das Gericht in der Vergangenheit immer sehr auf Seiten der Öffentlich-Rechtlichen war und auch bestimmte Rechtsmaximen festgeschrieben hat, dass halt das Öffentlich-Rechtliche ein Existenzrecht hat und dass es ein Recht auch auf Entfaltung und Ausweitung des Geschäftsbetriebes hat und das halt gesetzlich kodifiziert. Und aber trotzdem gibt es jetzt die Möglichkeit, dass sich etwas an der Rundfunkgebühr ändern könnte. Also in der Höhe der Rundfunkgebühr und dass alle das zahlen müssen, wird sich wahrscheinlich nichts ändern, aber vielleicht wird es Anpassungen geben für Unternehmen, die Filialen haben, die halt wirklich keine Endgeräte haben, um das zu nutzen. Hotels hatten ja auch dagegen geklagt und die sind halt alle nicht erfolgreich gewesen auf dem Klageweg. Ja. Ja, also nach allem, was ich gehört habe, ist das schon durch, die Nummer. Ach, und ist das schon ein bisschen veraltet jetzt? Ja, also ich hatte nur dieses Video bei Massengeschmack TV, hatte ich das gesehen, also hier auf YouTube hatten sie eins reingestellt, da hatten sie sich mit dem einen unterhalten, der da irgendwie dabei war bei dieser Klage. Und es gab irgendwie das Problem, dass einer von den Richtern, dem sein Bruder, hat das Gutachten geschrieben, auf das sie sich berufen haben. Also haben sie den auch gleich wegen Befangenheit versucht, von der Sache abzuziehen, das hat aber nicht geklappt. Und ja, und dann wollten sie eigentlich 2 Tage machen, aber es hieß dann so von wegen, nee, das kriegen wir auch an einem Tag hin. Und soweit ich weiß, haben sie die Sache jetzt schon abgewiesen. Okay. Also wenn ich das richtig verstanden habe, es war so ein bisschen schwer, dem Ganzen zu folgen, weil da so viel durcheinander war in diesem Video. Aber auf jeden Fall auf dem Kanal hier von Massengeschmack TV auf YouTube und euch das Video, dieses Interview mit dem Herrn da anschauen. Ah, gut, danke für das kleine Update. Ich habe da jetzt die letzten Tage nicht so viel beachtet, was es geht. Ich habe gerade geguckt, wann das verhandelt wurde. Ich habe es jetzt nicht gefunden, wenn du meinst, es wurde schon verhandelt. Habe ich so verstanden, ja. Also, wie gesagt, es war so ein bisschen schwer, dem Ganzen zu folgen, aber auf jeden Fall. Ich meine aber auch gelesen zu haben, dass das abgewiesen worden ist. Nun gut, hier in diesem Artikel geht es darum, dass Google und Facebook in den Journalismus Geld reinpumpen. Gar nicht mal so wenig, 500 Millionen, ist ja dann doch schon ein bisschen Geld. Und der Artikel geht eigentlich ganz gut darauf ein, wie viele verschiedene Initiativen es denn mittlerweile gibt. Also und auf der einen Seite verdienen die Journalistenstuben weniger Geld, weil vieles von dem Content, von den Werbeeinnahmen an die Facebook und an Google abgetreten wird und oftmals es schwer ist, sich für eine Nachrichtenseite denn auf dem Markt zu etablieren. Das sind wirklich die Leute auch nur eine Seite aufrufen, sondern jeder kriegt so ein bisschen Traffic ab. Und generell sieht man im Aufstieg der Internetfirmen einen Abstieg der Medienhäuser. Und nun gibt es einen Haufen verschiedene Initiativen. Korrektiv zum Beispiel hat er jetzt auch von Facebook Geld bekommen. Und Google hat auch verschiedene Initiativen. Und der Artikel geht einfach darauf ein, inwieweit das mit ethischem Journalismus zu vereinbaren ist, inwieweit man sich in eine Abhängigkeitshaltung hineinbegibt. Und man ist ohnehin geschwächt von den Medien, also von den sozialen Netzwerkkonzernen, von Suchmaschinenkonzernen ist man geschwächt als Medienhaus. Und jetzt geht man eine Kooperation ein, was einen noch weiter schwächt, noch mehr in die Abhängigkeit trägt. Und die Leute, die Kooperation eingegangen sind, sagen natürlich, ja, wir haben ja auch große Kunden, von denen sind wir auch abhängig. Also ganz unabhängigen Journalismus können wir auch nicht machen. Und generell fand ich den Artikel ganz interessant, weil er eben verschiedene Initiativen aufzählt, die von Google und von Facebook finanziert werden. Und ja, also ist klasse, gerade bei den ganzen diversen Themen, die bei Google die Mitarbeiter beschäftigen, finde ich das gut, dass sie jetzt auch noch Medien mit aufkaufen oder finanzieren, Medieninitiativen. Also. Tja, und wenn ich so an Twitter denke, wem gehört nochmal Twitter so? Wer hat die meisten Anteile an Twitter? Ist unbekannt. Ja, okay. Also, kommen wir mal wieder zu einem meiner Lieblingsthemen, nicht wirklich, die Datenschutzverordnung. Ah, und jetzt hat sich eine Kommissarin, also jetzt hat sich eine EU-Kommissarin dazu zu Wort gemeldet und gesagt so, ja, die ganze Aufregung um die Datenschutzverordnung, das ist alles gar nicht gerechtfertigt und alle Leute sind optimal darauf vorbereitet Und ich kann mir jetzt mein Lächeln nicht verkneifen, weil aus dem Alltag kennt man das halt ein bisschen anders. Und vor allem habe ich ja schon mal darauf hingewiesen, dass gerade in Deutschland sehr viele nationale Gesetzgebungen noch nicht angepasst wurden an die EU-Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, bestimmte Sachen sind nicht geregelt, dass es halt zumindest in der Übergangszeit eine rechtliche Grauzone gibt, dass sehr viele Sachen halt einfach verboten sind. Wir hatten ja über Fotografieren beispielsweise gesprochen und solche Sachen. Das muss alles gesetzlich halt noch national geregelt werden. Und die Aussage der Bundesregierung dazu ist so, ja, wir werden das wahrscheinlich im September haben. Ja, also die Dame meint, das ist alles Fake News. Schauen wir mal, was passiert. Ich bin wirklich gespannt. 5 Tage haben wir noch. Ja, die Nummer mit der PGP-Verschlüsselung. Das war ja, ist ein bisschen hochgepoppt wegen dieser Electronic Frontier Foundation, die ja auch in dem Tweet zitiert wird, die da halt eben meinte herausgefunden zu haben, dass die Verschlüsselung mit Pretty Good Privacy, kurz PGP, halt nicht mehr richtig funktioniert. Und so wie die es probiert haben, war das auch so. Also die hatten quasi die E-Mail so manipuliert, dass der verschlüsselte Bereich innerhalb von einem Bild war, und wenn der jetzt wieder entschlüsselt wurde beim Endempfänger, dann wurde quasi dieses Bild aufgerufen mit der E-Mail im Klartext halt als Option auf dem Bild drauf, und dieses Bild dann quasi geladen wurde von einem anderen Server, wo dann halt diese Option dann ausgelesen werden konnte, dieses Argument. So war die Nachricht dann quasi entschlüsselt. Aber ja, die meisten Mail-Clients haben sowieso die Option, erstmal standardmäßig deaktiviert, überhaupt Bilder von anderen Servern zu laden. Von daher war jetzt diese ganze Sache von wegen, es ist jetzt geknackt und so, schon so ein bisschen clickbaity, auf jeden Fall, mindestens. Aber hier für netzpolitik.org scheinbar trotzdem gefährlich. Ja, das hat große Wellen geschlagen, weil halt der EFF das auch propagiert hat. Und gut, ich meine, Vorsicht ist nie schlecht, aber es ist halt genauso, wie du es gesagt hast. Das System an sich ist nicht kompromittiert gewesen, aber in den E-Mail-Clients, die Optionen, die waren anfällig, ja, wenn man da bestimmte Optionen ausgewählt hat. Und PGP, um es nur mal ganz kurz zusammenzufassen, das ist eine Verschlüsselung, die mit den meisten E-Mail-Clients möglich ist. Und das funktioniert einfach so, dass man einen Public Key hat, den man anderen Leuten zur Verfügung stellt, und damit können die ihre E-Mails verschlüsseln über dieses Programm, über dieses Plugin im E-Mail-Programm. Und dann kann man das mit einem zweiten Schlüssel, den man nur selber hat, wieder entschlüsseln und lesen. Und das gilt als relativ sicher. Da will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Aber PGP kann man empfehlen, wenn man mal irgendwas verschlüsselt schicken will. Es gab ja auch sehr viele andere Meldungen, beispielsweise von Signal. Die Desktop-App, also die App auf dem Computer, die war wohl auch irgendwie kompromittiert, und da wurde auch von abgeraten, Signal zu nutzen für eine gewisse Zeit. Und wie man das jetzt technisch einschätzen kann, weiß ich nicht, weil es halt auch nur die Desktop-App betroffen hat wohl. Also war es wohl auch nicht so schlimm. Und diese ganze PGP-Sache hier, das ist schon, also da muss man schon sehr komische Einstellungen teilweise haben, um da anfällig zu sein gegen diesen Exploit. Und das war eine Warnung, die, wie ich es anfänglich schon gesagt habe, Sicherheit ist immer gut, aber wenige Leute nutzen ja Verschlüsselungen in E-Mails und mehr Leute sollten es nutzen. Und es ist immer noch leider viel zu kompliziert. Das User-Interface könnte immer noch etwas benutzerfreundlicher sein. Und deswegen finde ich das sehr schade, dass es ja, so hochgeschwappt ist. Meistens kann man das halt nur über irgendwelche Plugins verwenden, weil halt, also das Beste wäre halt, wenn irgendwelche Betriebssysteme, zum Beispiel Windows, das einfach standardmäßig mal integrieren würden, so eine Verschlüsselung. Das wäre normalerweise ohne weiteres möglich. Ja, aber das ist ein bisschen gesperrt, genau. Und das ist natürlich auch so ein bisschen, glaube ich mal, der Tatsache geschuldet, dass dieses PGP halt eben eine ziemlich gute Verschlüsselung eigentlich darstellt. Und irgendwelche Hintertürchen, die sich irgendwelche Geheimdienste da gerne offenhalten wollen, in irgendwelchen Betriebssystemen dann dem so ein bisschen im Wege stehen, das flächendeckend wirklich einzuführen. Also Aber ja, ich kann es auch nur empfehlen. Es ist auf jeden Fall Open Source Software, die gibt es für alle Betriebssysteme, alle gängigen Betriebssysteme. Man muss halt ja sich entsprechende Plugins dann leider installieren, weil es halt von Hause aus erstmal nicht unterstützt ist, aber die sind halt frei verfügbar. Und ja, dieses Ganze mit dem Schlüssel und so ist jetzt auch nicht so einfach jetzt für die Noobs. Da muss man schon erstmal so ein bisschen das kapieren, dass man halt den eigenen Schlüssel quasi zum Entschlüsseln braucht und dass man dann halt, um für jemanden was zu verschlüsseln, von dem halt den Schlüssel braucht und so. Diese ganzen Dinge, das muss man halt erstmal so verstehen, aber wenn man das dann verstanden hat, dann kann man es auf jeden Fall verwenden. Und ich habe auch damals, als ich noch in einer kleineren Firma gearbeitet habe, wo das alles ein bisschen überschaubar war, habe ich auch einfach gesagt, pass auf, jetzt wird hier alles, was wir irgendwie an Kommunikation haben mit irgendwelchen Passwörtern drin oder so oder irgendwelche wichtigen Informationen, die keiner lesen darf, die werden jetzt bei uns nur verschlüsselt hin und her geschickt und wenn das dann einer einsehen will, dann muss er das halt entschlüsseln. Das kann man ja auch mit Dateien machen zum Beispiel und so, also es ist nicht nur für E-Mails gedacht, kann man auch einzelne Dateien verschlüsseln und signieren, das gehört auch mal mit dazu, also man kann da halt quasi mit diesen Schlüsseln auch sicherstellen, dass Dateien nicht bearbeitet werden auf dem Weg dahin, wo sie auch immer sich bewegen, dass da keiner eingegriffen hat, indem man das dann hinterher wieder gegenprüfen kann. Und ja, also das hat halt viele Vorteile, muss man sich halt mal ein bisschen beschäftigen und gerade im wenn es irgendwie um Geld geht und so, ist das auch durchaus zu empfehlen. Ja, und also alles, was du gesagt hast, absolut PGP kann ich auch nur jedem empfehlen und es hört sich kompliziert an, es ist auch ein bisschen kompliziert, aber jeder kriegt das hin, der einen Computer bedienen kann. Ja, so. Ja, wenn man ein E-Mail-Programm benutzt und da seine Serverdaten eingibt, so viel kompliziert ist das auch nicht. Ja, wie viele Leute aber können das schon nicht machen? Aber ja, die Einstiegshürde ist sehr groß und deswegen gebe ich jetzt einfach mal einen Aufruf auf an alle Anwendungsentwickler da draußen. Baut doch einfach mal ein fucking Interface dafür. Eine GUI, die benutzbar ist für jeden, der einfach nur ein Apple-Nutzer ist. Ja, und das ist eine Beleidigung gegen Apple-Nutzer. Ja, es gibt es ja auch für Apple. Also ich habe ja Apple auch schon, ich habe ja auch meinen Apple-Computer gehabt. Beziehungsweise habe ich immer noch, aber mittlerweile benutze ich größtenteils Linux. Schämlich. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir das überlegt mit den Weltraumern. Nein, Quatsch. Nein. Ja, also das Apple ist halt sehr gute Hardware auf jeden Fall. Ja, die ist sehr gut. Zwar nicht zum Spielen, aber so zum Arbeiten, so die Laptops, das ist schon, da geht schon nichts drüber. Ja, also PGP, nutzt es Leute und nutzt Adblocker, zum Beispiel uMetrix oder NoScript. Aber hier, da kann ich doch Spiegel Online nicht mehr lesen. Das geht. Dann machst du einfach den Archivlink dazu und dann kannst du es lesen. Hier in diesem Posting geht es um eine Zusammenfassung von einem wissenschaftlichen Experiment, was man 2015 gemacht hat. Und zwar geht es hier um das Milgram-Experiment. Das Milgram-Experiment ist ja etwas umstritten und eigentlich weit genug verbreitet, dass es die meisten kennen, aber ich fasse es trotzdem nochmal zusammen. Es geht darum, dass in einem psychologischen Experiment, wo man einer Versuchsperson mitgeteilt hat, dass sie an einem Experiment teilnimmt, Menschen beizubringen, wie man schneller lernt und das halt mit Bestrafung macht, dass ja, man ein Experiment mit ihnen macht, um zu gucken, ob jemand schneller lernen kann, wenn man dann Elektroschläge bekommt, elektronische Stromschläge. Und man hat festgestellt, dass Menschen dazu bereit waren, in einer Versuchsanordnung Menschen zu Tode zu foltern, wenn denn nur daneben jemand stand, der sie ermuntert hat, weiterzumachen. Und der Schüler hätte sich was merken sollen und jedes Mal, wenn er einen Fehler beim Erinnern hatte, konnte man auf einen Knopf drücken und der Person einen Stromschlag geben. Und dieses Experiment hat bewiesen, dass so ja, 80% etwa der Menschen bereit sind, in einem Versuch andere Menschen zu foltern. Und das war halt ganz interessant und hat in den USA, das war in den 60ern, dazu geführt, dass man sich halt viele Gedanken darüber gemacht hat, wie das dann bei den Nazis war. Man hat ja bis dahin auch gewusst, wie es denn in der Sowjetunion aussieht mit Gulags, mit Menschenfoltern. Und auf jeden Fall hat man in dem Experiment gesehen, dass auch Menschen, die sozusagen aus demokratischen Gefilden kommen, bereit sind, Menschen zu foltern. Und man hat dieses Experiment wiederholt und auch zum Teil die Anwendungen verändert. Also, dass es dann kein Stromschlag ist, sondern dass man jemandem Säure übers Gesicht kippen soll oder dass man mit einem Ultrasonic Sound, also mit einer in Anführungszeichen Impulswaffe, die Haut beschädigen kann. Und man hat 2009, 2015 das Experiment wiederholt und festgestellt, dass zwar viele der psychologischen Experimente nicht wiederholt werden können, aber das Milgram-Experiment, was halt ziemlich anrüchig und weltweit bekannt ist, dass das auf jeden Fall wiederholt werden kann. Und dass Religion, Ideologie, Persönlichkeitsfaktoren wie Persönlichkeitsstruktur, dass all dies wenig dazu beiträgt, wenn man Menschen dazu bringen möchte, andere Menschen zu schaden. Und dass es keinen verlässlichen Faktor bisher gefunden worden ist, wie man den Menschen sozusagen davor impfen könnte, andere Menschen in einem Versuch nicht zu foltern. Interessanterweise waren sogar auch Studenten bereit, Menschen zu foltern, die vorher eine Lektion über das Milgram-Experiment gelernt hatten. Also ja, ist irgendwie so ein depressiv stimmender psychologischer Fakt, dass halt es relativ einfach ist, Menschen dazu zu bringen, anderen Menschen starken und erheblichen Schaden zuzufügen. Und im Vergleich zum Milgram-Experiment ist der Hauptfaktor, auf den man sich jetzt festgelegt hat. Also man dachte früher, dass das irgendwie Sadismus ist, was die Menschen dazu bringt, oder eine autoritäre Submission, also Unterwerfung von der Autorität. Aber tatsächlich geht man jetzt davon aus, dass es mit der Identifizierung des höheren Ziels, des Versuchsanleiters zu tun hat, dass die Menschen bereitwillig den Anweisungen Folge leisten und die Menschen schädigen. Und hier gibt es halt eine Zusammenfassung dazu. Wo kann man sich dafür anmelden? Bei der Amadeo Adorno Stiftung. Und bei der Nicht-Egal-Stiftung. Hier, Sex Differences in Adult Human Brain Evidence from 5216 UK Biobank Participants. Also, hier hat man fMRI-Scanner benutzt, also Magnetresonanztomographie, um das Gehirn abzubilden von Männlein und Weiblein. Und wie schon in unzähligen Studien und Experimenten vorher, stellt man signifikante Unterschiede in der Struktur der weiblichen und männlichen Gehirne fest. Man hat zum Beispiel bei Frauen, was weiter verbreitet ist, ist eine Depression. Bei Männern ist Schizophrenie oder Autismus mehr verbreitet. Und bei geistigen Krankheiten ist der Effekt stark von der Unterschiedlichkeit. Und es gibt viele andere Bereiche, in denen die unterschiedliche Gehirnstruktur sich auch ausdrückt. Und sozusagen die Annahme, wir sind ja nur gleich. Also ich möchte, dass alle gleich behandelt werden. Aber die Annahme, dass wir gleich sind, ist halt einfach absolut nicht haltbar und realitätsfremd. Und hier hat man eine groß angelegte Studie mit Magnetresonanztomographie. Und jeder, der zu euch sagt, Männlein und Weiblein, das ist alles gleich, das ist halt einfach gelogen. Also, ihr seid alle Individuen. Ich nicht. Hier in dieser Studie ist es interessant, man hat festgestellt, dass die Menschen, die am glücklichsten sind, diejenigen sind, die die radikalsten Ideen in Sachen Ideologien haben, und dass in Sachen Politik, desto radikaler du bist, ob jetzt links, rechts oder religiös, dass du halt glücklicher bist, wenn du halt ein Extremist bist. So. Und ich finde es interessant. Also, so, ja. Oh Gott, was war das nochmal? Wow. Motivated Numcracy and Enlightened Self-Government. Numcracy, das ist ein Begriff, der ist mir nicht geläufig. Was bedeutet Numcracy? Numcracy. Ah, einmal mit Profis, Alter. In der Studie Cyber geht es darum, dass wenn du einen politischen Bias hast, also Numcracy ist die Verwendung von Zahlen und Mathematik in Arbeitsabläufen, also sozusagen. Also die Ergebnisse der Studien deuten darauf hin, dass ziemlich kluge Menschen, die Mathematik anwenden können, die logisch denken können, die schönen Fallacies kennen, dass ja die eigentlich dazu geneigt sein sollen, kritischer zu sein. Und Numcracy wäre auch jemand, der jetzt zum Beispiel als Architekt oder Buchhalter arbeitet. Und diese Personen, die haben halt einen sehr denkintensiven Alltag und man geht davon aus, dass diese Menschen daher sozusagen besser im Denken sind, also in Anführungszeichen, weil sie halt viel mit dem Kopf arbeiten. Tatsächlich ist es aber so, dass wenn man sich politisch dafür entscheidet, zum Beispiel Republikaner oder Demokraten oder die FDP oder die CDU gut zu finden oder das bedingungslose Grundeinkommen, dass wenn man Daten und Fakten präsentiert bekommt, dass man weniger in der Lage ist, diese kritisch zu interpretieren, desto intelligenter man ist und desto höher sozusagen die abstrakte, das abstrakte Denken im Menschen ist. Und man ist davon ausgegangen, dass es halt gerade nicht so ist und dass sich halt gerade viel abstraktes Denken davor impft, Quatsch zu denken. Aber tatsächlich ist es so, wenn du dich mal dafür entschieden hast, das bedingungslose Grundeinkommen gut zu finden, dass du halt sehr selten dazu geneigt bist, tatsächlich dann Informationen kritisch anzugucken, die halt sagen, dass es Quatsch wäre. Und es ist halt einfach, ja, interessant, dass du sozusagen viele Fallacies kennen, dich in keinster Weise davor schützt, nicht viele Denkfehler zu begehen. So. Und dazu gibt es halt hier das Papierchen. So. Ja. Und in diesem Papier hat man herausgefunden, dass zunächst mal ökonomische Entwicklungshilfe und Förderprogramme erstmal dazu führt, dass noch mehr Menschen das Land verlassen wollen und dass ein gewisser politischer, ein gewisser ökonomischer Faktor vorhanden sein muss, also wie hoch ein Land entwickelt ist, bis sozusagen der Drang, das Land zu verlassen, nachlässt und dass genau die Programme, die zurzeit die EU und die USA anwenden, also EU für die MENA-Staaten, also Nordafrika, Mittlerer Osten und die USA für Mexiko, dass genau die Programme, die wir derzeit haben, die wir ausgelegt haben, um weniger Immigration zu haben, dass genau diese Programme zu mehr Migration führen werden. Und in diesem Papier wird genau erklärt, warum das der Fall ist. Und ich finde es klasse. So, also. Ja, aktuell haben wir keine Entwicklungshilfe, die darauf ausgelegt ist, die Massenmigration zu stoppen, sondern das wird es noch beschleunigen. Also, ja. Und schon wieder ein Artikel von mir. Was denkt die KI? Man hat herausgefunden, dass KIs rassistisch sind und Männer eher karriereorientiert wahrnehmen und Frauen eher familienorientiert und dass man immer wieder den bösen, weißen, cis-heterosexuellen Bias in KIs findet, die einfach nur in Selbstlernprogrammen die Welt erkunden, während sie sich Daten angucken. Hier geht es aber nicht um Tay, oder? Tay wurde selber nicht erwähnt, aber man nennt halt ein paar Beispiele und dass es natürlich furchtbar ist, dass Realität einen Right-Wing-Bias hat, sozusagen. Wobei es halt auch keine Right-Wing-Bias ist, sondern halt einfach Realität ist halt, was es ist. So, kannst nichts machen. Also. Tja, also ich will Roccus Basilisk nicht heraufbeschwören, aber Ich würde mal behaupten, dass das meiste, was heutzutage unter KI läuft, nicht wirklich KI ist. Das sind, ja, das sind bestimmte Algorithmen und das sind Skip-Logic-Routinen und das ist aber nicht wirklich neuronale Netzwerke und sowas, aber das ist nicht wirklich KI. Ja, ein kurzer Blick nach Italien. Und zwar in Italien hat ja jetzt die Cinque Stelle und die Lega Nord, ja, die haben sich auf ein Regierungsbündnis geeinigt, was an sich schon total faszinierend ist, weil die eine Partei auf dem rechten Spektrum recht extrem ist und die andere Partei auf dem linken Spektrum recht extrem ist. Aber gut. Die haben jetzt. Du meinst, da arbeiten praktisch Nationale und Sozialisten zusammen? Also, naja, also gehen wir mal in die Details hier. Es wurden einige Forderungen gestellt, die natürlich immer noch zum Diskurs stehen, aber die haben sich auf bestimmte Punkte geeinigt und diese Punkte sind teilweise relativ. Ja, krass, was europäische Politik angeht. Italien ist ja kein kleines Land in Europa. Italien wird ja oftmals irgendwie ignoriert oder kleingeredet, aber Italien ist ein sehr signifikant starkes wirtschaftliches Land in Europa. Ja, das ist nicht so wie Griechenland oder so. Also, ja. Und wenn die beispielsweise sagen, hier, wir möchten das EU-Finanzsystem verändern, wir möchten halt weniger in EU-Töpfe zahlen und mehr aus den EU-Töpfen bekommen. Ich meine, das ist ja nicht verwunderlich. Aber die stellen halt wirklich, die nutzen im Endeffekt ihre Positionen aus, dass die Außenseiter des Systems sind, um überzogene Forderungen zu stellen, um einfach mal herauszufinden, was passiert. Ja, wenn die beispielsweise sagen, wir wollen 250 Milliarden Euro Schuldenerlass haben aus den EU-Ausgleichszahlungen beziehungsweise aus den Target-Salden und solchen Sachen. Das wird auf jeden Fall nicht passieren, aber das ist schon mal eine Verhandlungsposition, wo eine Antwort drauf erfolgen muss, die nicht sein kann, nein, wir machen gar nichts. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja auch bald Neuwahlen in Italien und dann sieht die Sache wieder ganz anders aus. Aber einige Sachen, die hier genannt werden, sind schon bemerkenswert. Ja, da haben die Leute sich einige Red Pills gegeben. Sage ich mal. Ja, es geht auch um Sachen wie Dublin 2 oder 3 Regelungen, dass sie nochmal neu ausverhandelt werden müssen wegen den Flüchtlingen, weil Italien ja von der Küste her auch mit Flüchtlingen ein sehr großes Problem hat, weil sehr viele auf dem Meerweg dahin kommen. Ich denke mal, das ist medial ausreichend behandelt worden. Ja. Boat People. Ja. Ach ja, und ein interessanter Aspekt auch, dass sie sagen, wir müssen einfach mit diesen dämlichen Sanktionen gegen Russland aufhören. Wir wollen mehr mit Russland handeln. Ja, also wie gesagt, die nutzen ihre Außenseiterposition aus und geben richtig Gas mit ihren Forderungen. Und nochmal betont, dass halt wirklich da extrem Linke mit extrem Rechten zusammenarbeiten und dass sie sich dann auf solche Forderungen einigen. Also auf jeden Fall Popcorn, auf jeden Fall. Ja, die Nord Stream 2 Pipeline. Es gibt ja die Nord Stream 1 Pipeline, die Gas nach Deutschland, nach Norddeutschland bringt. Hatten wir ja auch schon mal thematisiert. Glaube ich, muss ich jetzt nicht nochmal alles erklären. Aber die Pipeline sorgt im Moment für extrem viel Aufsehen. Und ja. Im Endeffekt geht es jetzt in die heiße Phase, weil die Genehmigungsphasen sind durchgegangen und der Bau steht kurz bevor und Amerika hat ein sehr großes Problem damit und Ukraine hat ein sehr großes Problem damit, weil die Ukraine beispielsweise befürchtet, wenn die Russen mehr Gas durch die Nordsee-Pipeline fördern, dann können wir nicht mehr so viel an den Transfergebühren verdienen, die durch unser Land gehen. Und die Amerikaner wollen natürlich ihre Flüssiggas-Tanker nach Deutschland und in andere europäische Länder schicken und ihr Fracking-Gas verkaufen. Und deswegen ist Nord Stream 2, obwohl die Genehmigungsprozesse jetzt durch sind, wieder ein sehr großes politisches Thema geworden. Es gab wohl auch sehr konkrete Forderungen von amerikanischen Diplomaten gegenüber deutschen Diplomaten, dass halt vielleicht die Nord Stream Pipeline 2 nochmal überdacht werden soll. Daraufhin wurden Zusagen von Seiten Russlands gemacht gegenüber der Ukraine, ja, auch wenn es vielleicht nicht wirtschaftlich sinnvoll wäre, würden wir weiterhin Zusagen machen, dass wir Gas auch durch ukrainische Pipelines nach Europa schicken werden. Ukraine selber nimmt ja wohl mittlerweile kaum noch selber russisches Gas ab. Die machen ja Retransfer-Sachen, also die haben sich ein Pipeline-Netzwerk aufgebaut, das das Gas durch die Ukraine durchgeht und in ein anderes Land kommt und von da durch andere Pipelines wieder in die Ukraine zurückgeschickt wird. Ich verlinke dazu mal eine DW-Dokumentation zu Pipelines, die ich sehr interessant fand. Und Amerika droht im Endeffekt mit einem Handelskrieg gegen Europa, wenn Deutschland nicht die Nord Stream 2 Pipeline irgendwie, ich sag jetzt mal, kastriert und halt im Endeffekt mehr Gas aus Amerika kauft, das Fracking-Gas, das gute Fracking-Gas, liquefied in den Tankern. Ja, Pipeline-Politics. Ja, kommen wir zu Nord- und Südkorea. Ich bin weiterhin optimistisch, obwohl es da jetzt ja einige kontroverse Themen gegeben hat. Im Endeffekt gibt es da eine militärische Aktion, beziehungsweise eine militärische Übung von Nord- und Südkorea, die jedes Jahr durchführen. Allerdings haben die dieses Jahr einige Taktiken geändert, haben im Endeffekt andere Einheitentypen teilweise verwendet in den Manövern. Und mir ist der Name jetzt gerade entfallen, wie das heißt. Ich muss mal ganz kurz nachschlagen, weil der Name der ganzen Aktion ist auch sehr interessant. Max Overkill oder sowas heißt es. Ich finde es jetzt nicht direkt. Deswegen, also die Aktion, die zielt im Endeffekt auf eine Kriegsführung von südkoreanischen und amerikanischen Truppen gegen Nordkorea. Also das ist das Trainingsszenario. Und dieses Mal wurden halt auch neue Kampfbomber hinzugefügt und die Nordkoreaner sagen jetzt einfach so, ja, das empfinden wir als Provokation. Ihr macht das zwar jedes Jahr, aber ihr habt das jetzt ein bisschen übertrieben und wir finden das nicht gut. Und wir treffen uns zwar am 12. Juni, glaube ich, war es, in Singapur mit Trump, aber wir finden das nicht gut und vielleicht lassen wir das Treffen platzen. Aber im Endeffekt auf den normalen diplomatischen Kanälen läuft es einfach alles weiterhin. Die Vorbereitungen für die Friedensverhandlungen laufen. Mit Südkorea wurden einige Verhandlungen jetzt abgesagt, aber solange die Verhandlungen mit Amerika weiterlaufen, sehe ich weiterhin positiv. Also ich finde das cool. Ich würde gerne eine Wiedervereinigung von Nord- und Südkorea sehen, zu meinen Lebzeiten, unter einem demokratischen Vorzeichen natürlich. Nicht unter einem chinesischen oder so. Naja. Ach ja, und eine Forderung von Nordkorea, die im Raum steht, die aber so nicht standhalten wird, ist ja, dass die komplette Denuklearisierung von Korea, was im Endeffekt bedeuten würde, dass Amerika die Truppen aus Südkorea komplett zurückziehen würde. Allerdings spielt Japan da noch eine Rolle, weil der nukleare Schirm, den Amerika über Korea und Japan quasi spannt, in Anführungszeichen, der basiert halt auch darauf, dass in Südkorea auch die amerikanischen Truppen sind. Und das ist halt noch ein Verhandlungspunkt, der vielleicht sich noch ein bisschen verändern könnte. Aber die Japaner könnten dann natürlich sagen, ja, Moment mal, nee, wir akzeptieren das nicht, weil wir brauchen weiterhin den nuklearen Schutzschirm. Ja. Kommen wir zum Iran. Iran ist ja ein weiterer Kriegsschauplatz, der sich irgendwie immer mehr abzeichnet. Allerdings auf diplomatischem und militärischem Terrain spitzt sich der Konflikt im Nahen Osten immer weiter zu, weil ja Iran in Syrien aktiv ist und Israel und Amerika und viele andere Staaten Iran halt auch viele Sachen vorwerfen. da will ich gar nicht drauf eingehen. Hier geht es jetzt mal um die wirtschaftliche Seite. Und zwar, der Iran hat ja sehr viele Sanktionen, die durch USA verhängt wurden und auch durch USA durchgedrückt werden. Allerdings gibt es immer mehr Länder, die sich einfach nicht an die Sanktionen halten oder halt Ausnahmeregelungen in den Sanktionen nutzen, um anderweitig mit dem Iran Geschäfte zu machen. Ich erinnere nur beispielsweise an die, ja, oder ein anderes Beispiel, es gibt ja auch Sanktionen gegen Russland, aber es gibt ja Länder, die den Sanktionen nicht unterliegen. Und wenn man in die Länder Sachen exportiert und die Länder exportieren das dann nach Russland, sind gewisse Handelsströme immer noch möglich. Ja, also das mit Sanktionen ist natürlich immer eine schwierige Angelegenheit, aber wie stark die durchgesetzt werden, ist eine andere Angelegenheit. Dazu habe ich eine kleine Anekdote, ganz kurz. Als die Sanktionen gegenüber Russland verhängt worden sind, hat ein Bekannter von mir, der in der Erdölraffinerie arbeitet, ziemlich geflucht, weil er meinte, er muss jetzt extra Papierkram machen, damit das Geschäft genauso weiterläuft wie vorher auch. Und ihn hat es total aufgeregt, weil man voll viel Papierkram jetzt machen musste. Also das mit den Sanktionen, manchmal klappen sie, manchmal werden sie halt auch einfach nur umgangen. Also. Ja, und in dem Artikel hier geht es ganz konkret um, um Auflagen von internationalen Refinanzierungsmitteln, die halt für Handelsgeschäfte genutzt werden können, für Handelsgarantien von Firmen, ja, Akkreditive, wem das was sagt, solche Sachen beispielsweise. Und gerade Italien hat halt mit verschiedenen iranischen Firmen jetzt in Milliardenhöhe quasi diese Handelsgarantien abgeschlossen, refinanziert den Bonds. Und Österreich ist da auch relativ aktiv. Österreich kein NATO-Mitglied, kleiner Nebensatz. Und der Iran hat zusätzlich noch durch eine andere Sache zurzeit für sehr viel Aufsehen gesorgt, weil zusammen mit Frankreich sollen jetzt im Endeffekt Öl-Swap-Geschäfte auf Euro-Basis generiert werden und nicht mehr auf US-Dollar-Basis. Und da gibt es wohl Verhandlungen, dass Frankreich und französische Unternehmen halt diese Refinanzierungsmittel für iranische Ölfirmen zur Verfügung stellen, damit die auf dem internationalen Markt halt das Öl abseits der US-Sanktionen verkaufen können, in Euro gehandelt. Ja, Petrodollar schwebt mir da so im Hinterkopf, aber da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Mal gucken. Libyen hat ja Ähnliches gemacht und der Irak hat auch Ähnliches gemacht und Hier geht es darum, dass die verschiedensten Medienfirmen seit dem starker Druck ausgeübt wird, der sich in vielfältiger Weise ausdrückt, ob das jetzt Netz.dg ist, dass es in den Medien ist, dass man sagt, Russland hätte die Wahl über Facebook-Posts beeinflusst etc. Und die Anzahl der gemeldeten Postings, die ist extrem gestiegen und die Anzahl der Postings, die auch gelöscht werden, die steigt und es gibt jetzt Reporte von über 70 verschiedenen Firmen, allen voran natürlich Twitter, Google, Facebook, die einen Transparenzreport veröffentlichen, wo man etwas mehr darüber erfasst, was denn so genau entfernt wird an Daten und Postings und in dem Artikel fordert man jetzt, dass da bestimmte Gruppen Zugang erhalten sollen, sich die gelöschten Daten anzuschauen und ja, ich weiß jetzt halt nicht so, welche Gruppen werden sich das denn dann anschauen. Also es ist dann sowas wie die Antonio Adorno Stiftung, die sich das anschaut und dann sagt, es wird immer noch zu wenig gelöscht oder gibt es dann vielleicht auch manche Organisationen, die dann eher der freien Rede sich verpflichtet fühlen, die sich das angucken und auf jeden Fall wird halt hier gefordert, dass man halt für bestimmte investigative Gruppen das öffnen soll, dass man sich angucken kann, was denn so genau entfernt wird und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Ich finde es schön, wenn man diese Gruppen nicht bräuchte, weil weniger gelöscht wird. Aber wenn dann schon gelöscht wird, ist es auch nicht schlecht, dass man einen Blick erhalten kann. Aber es ist einfach ein extrem frustrierendes Thema. Ja. Und Facebook partnert jetzt auch mit dem Atlantischen Konzil. Das ist ein Think Tank aus den USA. Neulich mal mehrere Reden dort angehört. Die Qualität ist massiv nach unten gegangen bei denen, zumindest bei den Reden, die ich angehört hatte. Die waren alle grausam. Aber allgemein ist es eigentlich ein respektabler Think Tank, der natürlich seinen bestimmten Blickwinkel hat, auch seine Biases und blinden Flecken. Und Facebook nimmt jetzt halt die auch mit ins Boot. Und die Linke schreit natürlich, weil jetzt halt das Atlantische Konzil da drin hängt, der mir auch den einen oder anderen Plan der USA ausgeheckt oder mitentworfen. Ja, es gibt da eine ganz bekannte Rede, wo der George Friedman, der Gründer von Stratfor, eine Rede gehalten hat, wo er davon spricht, dass die amerikanische Außenpolitik in den letzten 100 Jahren eigentlich dieselbe war. Und zwar Deutschland davon abzuhalten, sich mit Russland zusammenzutun, weil dann keinerlei amerikanischer Einfluss mehr über Europa ausgedrückt werden kann. Also du hast keinen Einfluss dann mehr, was auf dem Festland passiert in Europa. Und wenn du halt sozusagen den Bau von Russland, Ukraine, Russland und das europäische Festland miteinander verbindest, das wäre dann die Heartland Theory, also die Herzlandtheorie, dass du, wenn du diesen Teil des eurasischen Kontinents kontrollierst, dass du dann ein Machtzentrum hast, was Gesamteurasien halt beeinflussen kann. Und ja, da habt ihr es. Der Präsident von Kenia hat sein eigenes Netz-DG verabschiedet und möchte jetzt Oppositionelle aus dem Internet entfernen. Bei diesem Unternehmen wünsche ich ihm viel Glück und Erfolg. Endlich werden deutsche Initiativen in der Welt verbreitet. Klasse. Das ist ein Artikel von mir, aber der wird nicht ordentlich angezeigt. Hier ging es darum, dass deutsche Behörden mittlerweile dann auch ausländischen Antisemitismus löschen wollen. Also wenn es außerhalb von Deutschland gespeichert wird, will man dran gehen. Und man überlegt sich generell, antisemitische Postings generell im Internet zu verfolgen. Sozusagen als der deutsche Beitrag zur globalen Internetöffentlichkeit. Ja. Bausback heißt der gute Herr. Tja, da hat sich die UN mal wieder zusammengefunden, um mal wieder die wichtigen Sachen der Welt zu besprechen. Und zwar, ist Jerusalem jetzt die Hauptstadt von Israel oder nicht? Und die haben darüber abgestimmt, ob das so ist oder ob das nicht so ist, weil Donald Trump ja gerade die Botschaft dahin umgezogen hat. Und ich meine, was er im Endeffekt gemacht hat, es gab dann ein Konsulat und dann das Konsulat haben die eine Plakette dran getackert. Da stand drauf, ja, das ist jetzt die Botschaft und so. Das hat halt für internationales Aufsehen gesorgt. Das hat natürlich eine sehr historische Dimension. Ja, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, sondern nur auf die ganzen UN-Sachen, die hier passiert sind. Im Endeffekt ist das leider eine Sache. Ich würde mir persönlich wünschen, dass die UN für sinnvollere Sachen genutzt wird als für sowas, weil sie sich durch solche Aktionen irgendwie in meinen Augen delegitimiert. Hier haben also nicht, warum die sich, also nicht, wie die sich entschieden haben, sondern dass die überhaupt hierüber eine Entscheidung irgendwie auf UN-Ebene treffen wollen. Im Endeffekt wurde 128-9 darüber abgestimmt, dass Jerusalem jetzt nicht die Hauptstadt von Israel ist. Allerdings hat diese Abstimmung überhaupt gar keine Relevanz, weil es keine Auswirkungen hat. Es ist einfach nur, es ist im Endeffekt das politische Pendant zum Virtual Signaling. Es hat keinerlei Auswirkungen auf gar nichts. Und hätten die Zeit auch für irgendwas Sinnvolleres nutzen können. Ja, das wollte ich jetzt nochmal rausstellen, weil der Skandal ist ein Skandal, der Ja, ich meine, über Israel und die Palästinenser brauchen wir jetzt hier nicht lange reden. Das ist ein sehr großer Konflikt, der keine einfachen Lösungen irgendwie hat. Und dass die UN halt ihre Zeit mit sowas verschwendet, anstatt wirklich an Lösungen zu arbeiten, enttäuscht mich sehr. Und es wird hoffentlich besser werden, aber ich sehe es irgendwie nicht. Ja, hier nur kurz eine kleine Meldung. Katalonien ist jetzt wieder ein regierungsfähig. Der Staat kann da jetzt wieder so funktionieren, wie es normalerweise gedacht war. Die spanische Regierung hat ihre Blockadehaltung ein bisschen aufgeweicht. Es wurde ein Kompromisskandidat gefunden, der mit einer Stimme Mehrheit im Endeffekt im Amt bestätigt wurde. Und dadurch hat sich Katalonien jetzt Neuwahlen erspart, weil wenn der nicht zum Präsidenten gewählt wurde, hätten die... Also die hätten vielleicht nochmal einen weiteren Wahlgang machen können mit einer anderen Person, aber es gab da halt ein Zeitlimit von Monaten, 2-3 Monaten, was bald ausgelaufen wäre. Und dann hätten die Neuwahlen machen müssen. Und ich glaube, das wäre bei der sehr erhitzten Situation mit den Politikern im Exil und mit den Separatistenbestrebungen, wäre das eine ziemliche, ja, eine unangenehme Situation gewesen. Ja. Aber hier, vielleicht gibt es da jetzt etwas Mäßigung. Die spanische Regierung hat sich ja durch eine Hardline-Politik ausgezeichnet und vielleicht drehen die jetzt mal ein bisschen zurück und dann können Kompromisse gefunden werden. Die Rolle der politischen Polizei in den US-Wahlen. Ein interessanter Artikel und tatsächlich auch eine interessante Quelle, World Socialist Website. Bin ich durch Zufall drauf gestoßen. Es ist im Endeffekt eine deutsche Quelle, die ein amerikanisches Phänomen beschreibt, und zwar, dass es im Endeffekt eine Aktion gegeben hat, Crossfire Tornado oder Crossfire Tsunami, die das FBI gefahren hat während des Wahlkampfes 2016. Und ja, da ging es im Endeffekt darum, das Wahlkampfteam von Donald Trump zu infiltrieren, um Informationen an die Geheimdienste zu geben, um sicherzustellen, dass halt mit irgendwelchen Ausländern, explizit mit Russen, nicht irgendwelche Sachen zusammengemacht werden. Und ja, das ist jetzt ein Skandal, der sich so langsam in Amerika zusammenbraut, weil da halt sehr viele Leute involviert sind und es müssen ja immer mehr Leute zurücktreten, weil halt genau solche Sachen herauskommen, dass sie halt nicht neutral in ihrem Amt gehandelt haben, sondern halt parteipolitisch gehandelt haben. Und ja, ich würde jetzt mal sagen, es beschreibt auch ein allgemeines Phänomen, wie sich halt gewisse Institutionen in demokratische Prozesse einmischen. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Donald Trump zu tun. Ja, ich denke mal, bei Hillary werden auch irgendwelche Aktionen gelaufen sein. Nur das interessiert jetzt keinen. Und ja, interessanter Artikel, interessantes Thema, kann man sich mal durchlesen. Ich will da jetzt keine Parallelen zu Deutschland ziehen. Und die deutsche Parteipolitik ist natürlich total anders als in Amerika. Aber wir haben auch in Deutschland Geheimdienste. Oh, das finde ich interessant. Ein italienischer Gerichtshof hat Berlusconi wieder zugelassen, dass er für politische Ämter kandidieren darf. Das finde ich ja interessant. Der wird die Demokratie retten. Da gab ja auch schon so Artikel, wo sie ihn abgefeiert haben und dass er endlich wieder ins Amt kommen soll. Und jetzt haben sie tatsächlich den Bann. Ja, behoben. Ich habe mal ein Bekannter von mir, der meinte mal zu mir, ja, die Leute, die schimpfen immer so über Berlusconi, aber wir haben niemanden Besseren. Und irgendwie klingen diese Worte in meinem Kopf nach. So, als ich die News gelesen habe, musste ich an meinen Bekannten denken, der so meinte, wir haben halt niemand anderes. So, was wollt ihr so? Und wenn man sich die Leute anguckt, die nach Berlusconi an der Macht sind, und wir hatten Italien ja gerade schon, was da abläuft, ist halt, ja, es ist halt sehr interessant, was ja passiert. Ja, und Berlusconi ist ja im Endeffekt der Kandidat, der besonders viele Medienunternehmen in seinem Besitz hat und darüber, es wird ihm nachgesagt, dass er darüber halt Propaganda für ihn macht. Ich spreche kein Italienisch, deswegen kann ich es wirklich nicht nachvollziehen. Ich habe ich habe Leute getroffen, die gesagt haben, ja, das ist nur Propaganda, und ich habe andere Leute getroffen, die gesagt haben, ja, das ist alles nicht so. Ich kann es wirklich nicht einschätzen. Aber er ist ja auch bekannt für seine Bunga-Bunga-Partys und für andere Sachen. Also der ist schon ein sehr lustiger Kandidat, und ist, ja, dass der jetzt wieder politisch für kandidieren darf, wer weiß, vielleicht haben wir tatsächlich bald Neuwahlen in Italien und Berlusconi wird wieder gewählt. Also das wäre wirklich lustig. Und hier geht der Artikel geht halt darauf ein, wie die politische Situation in Italien halt Europa stark beeinflussen könnte, und Politico ist hier und da auch oft reißerisch, also die würden das auch schreiben, wenn es nicht so wäre, aber ich fand den Artikel ganz interessant. Also, ist dann nach all den Quellen. Allein schon Freundeskreis Nordkorea ist so ein wunderbarer Facebook-Name, oder? Ich mach das jetzt mal ohne Ton, weil da auch so eine Musik drunter liegt. Ich glaube zwar nicht, dass die uns Copyright striken, aber man versteht das sowieso nicht, und es sind aber deutsche Untertitel drunter. Also das ist wohl scheinbar tatsächlich irgendwas mit Propaganda für Deutschland, dass Nordkorea gut ist. Also gefällt das volle dir, Kaufhaus. Er duft nicht besser, er heißt Sieg. Ja, genau. Der Duft heißt Sieg, ja. Ist das das Kaufhaus des Westens von Nordkorea, oder was? Ja, so scheint es wohl zu sein, ja. Ich finde es auch klasse, die stehen in einem Supermarkt, gucken sich die Waren an und sagen, guck mal, ganz neu, Menschen ja. Im Kapitalismus tun sowas nicht. Alles im Überfluss vorhanden auf jeden Fall, und das liegt daran, dass sie den großen Führer haben. Ja. Ja, der oberste Führer, dem dankt man für die Pfanne. Danke, oberster Führer, dass ich eine Pfanne habe. Aber ich bin auch der Meinung, der oberste Führer müsste einfach mal in Deutschland am interreligiösen Dialog teilnehmen. Dann würde es den Leuten in Nordkorea auch besser gehen. Wie noch besser als guck dir doch mal an, wie voll die Läden sind. Ja, ja, stimmt. Wahrscheinlich muss das eher umgekehrt sein. Also die Deutschen müssen zum internationalen hier interreligiösen Dialog nach Nordkorea fahren. Also ich wünsche den Nordkoreanern auch gerade vor dem Hintergrund, was alles passiert, sehr viel. Also es muss ja irgendwo anfangen, und das ist offensichtlich Propaganda, aber es kann ja sein, dass das eine Keimzelle wird, wo die drauf ausbauen können. Du bist das so optimistisch. Mir auch sehr gut hier. Genosse gefallen. Ich bin nur optimistisch bei Nordkorea, weil alles andere, ich meine, was soll ich denn wünschen, dass sie weiter in ihrem Freiluftgefängnis leben? Ja, ich meine nur, ich bin beeindruckt, dass ich sehe bisher noch nicht so rosig, aber ich hoffe, dass ich falsch liege. Also, es wäre schon schön, aber. Also, ich meine, es sind halt sehr viele Sachen im Hintergrund immer gelaufen, die immer wieder durch irgendwelche Sanktionen oder andere diplomatische Manöver torpediert wurden. Beispielsweise. Disney hat sich überlegt, in Nordkorea einen Disney-Park einzurichten, beispielsweise. Das ist natürlich wegen den Sanktionen nicht möglich, aber Nordkorea will ja ein Touristenland sein. Die wollen irgendwo Geld herbekommen, und die wollen ein Touristenland sein. Und das scheitert nicht daran, dass die Nordkoreaner nicht irgendwie, dass sie Touristen kidnappen oder so. Das kommt ab und zu mal vor, wenn es politische Aktivisten sind oder manchmal halt auch aus anderen diplomatischen Gründen. Aber generell wollen die attraktiv sein für Tourismus. Und ich will hier überhaupt gar keine Werbung für Nordkorea machen. Ich will da auch nicht hinfahren. Nein. Ich sag nur, was die selber machen. Ja, die wollen ich weiß so. Das machen. Ja, und deswegen sehe ich positiv, weil es kann funktionieren für sie vielleicht. Also Nordkorea und Südkorea, wenn die einfach, die sollen sich nicht gegenseitig beschießen. Das ganze Geld, was sie für Waffen ausgeben, das sollen die halt für andere Sachen ausgeben. Sei es der koreanische Solidaritätszuschlag oder was auch immer. Ja, also bitte. Ich wünsche denen nur alles Gute. Und das ist, aber ich finde das lustig, so Propaganda, das erinnert mich halt wirklich an das, was man so aus den 80er Jahren kennt, von Russland und von der DDR und so. Aber wir sollten nicht mit Imperialisten handeln, klingt doch fast wie die jungen Leute hier bei uns. Ja. Ja. Ja, Jung und Alt lieben das, wenn die Sachen traditionell sind. Vor allen Dingen die Jungen lieben das am meisten. Aber sie hat jetzt gerade Frauen gesagt. Vielleicht gibt es auch Männer, die das tragen möchten. Nicht in Nordkorea, da gibt es bestimmt keine Schwulen. Das ist genauso wie im Iran. Hast du gerade transsexuell mit homosexuell verwechselt? Nee, ich meine so generell. Ja, dann gibt es das Recht nicht. Guck mal, so viele Die Türen. Türen. Ja. Wow, ein ist aber noch Paradies. ein schönes Bild für Nordkorea. Hier gibt es alles, ey. Disco-Moden und Haarschnitte. Wegen dem Hin obersten und wieder Schulreis, das ist verlieren alles. wir ein paar Prozentsätze von unserer Bevölkerung und die, wo überleben müssen, Laub essen, damit sie nicht sterben. Aber hier haben wir einen Supermarkt, der mit Waren befüllt ist. Lang lebe der Kommunismus. Ja, wir beneiden die Welt um nichts, denn nur wir haben den obersten Führer. Geben leben wir im besten Land der Welt. Nein! Nehmt das Nordkorea, wir haben Merkel und wir sind verdippt wie Google hier. Ihr könnt uns gar nichts. Ja, unsere Führerin ist eine Frau. Heil Merkel! Ja, hier sieht man, dass seit 1990, da waren 66% in China in ja, ziemlicher Armut, haben von weniger als 1,90 Dollar pro Tag gelebt. Und heute sind es weniger wie 2%, also 2013 sind es weniger wie 2%. Der Wachstum geht weiter und die Reformen, die 78 eingesetzt worden sind, also was sich dann entschlossen hat, dass Kommunismus halt doch nicht funktioniert und reformiert hat, hat es dann auch geklappt, dass die Menschen nicht mehr arm waren. Aber es ist halt noch ein langer Weg und die Frage ist halt auch, ob China das wirklich auch packt, irgendwie da dran zu bleiben, weil man ist ja immer noch autoritär und ja. Ja, man muss ja auch vorsichtig sein. Es kommen Studenten und stellen sich vor Panzer und so ein Scheiß. Und dann muss man da wieder alles niederschlagen. Das ist auch schwer, da die Balance irgendwie zu kriegen. Ja, also. Tja, die China wurde halt durch Opium und durch Kulturmarxismus so ein bisschen von der Industrialisierung abgehalten und die holen das jetzt halt im Eiltempo nach. Das mit allen Folgen, ne? Ich meine, wir kennen hier auch noch die Geschichten, was weiß ich, der Rußregen, ja, oder die dreckigen Flüsse, die dreckigeren Flüsse, als sie jetzt sind. Ja, das haben die in China jetzt auch. Ne? Das ist astreine Industrialisierung, ne? Ja, Deutsch Plus freut sich über den Pokalsieg von Eintracht Frankfurt. Nimm das. Oh ja, und was kümmert das die deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr reibt? Das heißt Kulturmarxisten. Die Einzigen, die sich über sowas freuen, sind Kulturmarxisten. So. Hallo Bayern. Ja. Trinkt alle hier Hirschquelle. Wir müssen Werbung für Hirschquelle machen, weil wir haben ja gerade Werbung eingeblendet gehabt da. Hirschquelle, feinstes Quellwasser. Mit gutem Uran. Ja. Ja. Ja, laut der Tagesschau, soll der Gender-Stern möglicherweise Eingang in den Duden finden. Finde ich gut. Reitet den Tiger ab in den Untergang. Nein, ich bitte nicht. Politisierung der Sprache. Das Innensternchen verwendest du, wenn du Virtue Signaling betreibst, wenn du deinem politischen Stamm signalisieren möchtest, dass du auch auf der richtigen Seite der Geschichte stehst und dass ihr Ich ein würde Lager seid. da noch weitergehen. Wer das Ding ernsthaft benutzt, sodomiert seine Muttersprache. Ja. Das ist einfach eklig. Das macht die Sprache kaputt. Die Sprache von Leuten wie Goethe oder Farin Urlaub. Oder Farid Bang. Nee, nein, nein. Der Farid Bang gehört nicht zu Deutschland. Sehr gut, Ebel. Das hat der Frankfurt-Fan verdient. Ich bin kein Frankfurt-Fan. Ich freue mich nur für meine regionale Mannschaft und für die vielen Menschen um mich herum, die sich freuen. Ja, ja. Und natürlich, weil du dich so schön aufregst. 3-1 haben die übrigens gewonnen, Chris. Hast du's? Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja, ich habe es gesehen, ja. Okay, das waren die Weltraumaffen für heute. Vielleicht die letzte Sendung mit Mars, aber ansonsten. Bis nächste Woche. Geht in den Wald, Leute, und lasst euch nicht gendern. Oder nach Frankfurt. Ja, aber nicht ins Waldstadion, genau. Da nicht hin. Das gibt's nicht mehr, das heißt jetzt Commerzbank Arena, ich weiß. Arena. Ja, ich war und schon paar Mal da. Wie heißt es bei euch? Maschmeyer nee. Arena. Swiss Life. Das ist total gut. Das schreibt es so wie 1 Live oder was? Oder nee, wie hießen früher mal diese Leben, Sänger? Alter, so. Freiheit. Freiheitsstadion. Schöne Woche. Geht in den Wald. Ich hoffe, ihr habt besseren Empfang da als ich.